Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag, hey, ho. Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag, hey, ho. Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag, hey, ho. Ich geh ins Gulag. Gulag. Ich komme. Einen wunderschönen guten Abend, ihr da draußen. Schönen Mittwoch. Doppelmoral ist Ignoranz zum Zweck des Selbsterhalts. Doppelmoral ist aber auch doppelt so gut wie Moral. Und Doppelmoral ist nur wichtig, wenn man sie dem Gegner unterstellen kann. Doppelmoral gilt doch eh nur für Gegner, oder? Ja, das stimmt. Doppelmoral hält besser. Viele Moralen verderben den... Ach, vergiss es. Die, welche, die die Moral erzählen, beherrschen die Gesellschaft. Platoniker. Oh. Der Chat hat noch eine bessere Idee. Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulasch. Hey, hey. Kannibalenpack. Wie die Taube in der Suppe. Der kulturmarxistische industrielle Komplex gehört zu zerschlagen. Also das will ich nur mal so am Anfang festhalten. Um zu verdeutlichen, was der kulturmarxistisch-industrielle Komplex alles anrichtet, zeigen wir euch heute The Kids Are Alt Right, wie die neue Rechte Influencer erschafft und nutzt, ein Panel von der Republika 2019. Uiuiui, mit Sören. Das muss gut sein. Ja, und Patrick Sojamann. Genau, der ist ja bekannt größtenteils dadurch, dass er Leute unter falschen Voraussetzungen zu Interviews einlädt und sich dann hinterher sonst sowas daraus macht, was ihm gerade in den Kram passt. Zum Beispiel in dieser Raik Anders-Dokumentation. Ah, das ist investigativer, vegetativer Journalismus mit Haltung und so. Weißt du? Hallo, ich habe vegetativer Journalismus mit Haltung gehört und bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Hallo. Guten Abend, Herr Opex. Und ich will am Anfang von dem Panel hier nur noch mal feststellen, also Humor nicht lächerlich machen, auch wenn er lächerlich ist. Genau. Das ist das Wichtigste. Und wer das nicht verstanden hat, guckt sich bitte unseren ersten diesjährigen Republika-Stream noch mal an. Hallo Dunkelheit, meine alte Freundin. Mit den Newsful Idiots. Okay, dann fahr ich mal ab. Auf der Bühne waren aber nur Useless. Newsful Idiots. Ach weißt so. Du? Ja, das ist ja hier Wortneuschöpfung, aber es klappt im Deutschen leider nicht so gut. Deswegen. Ich hatte auch noch hybridkulturelle Kriegsführung anzubieten. Lebst du in Sprüchen oder so? Ja. Nachrichtliche Idioten würde doch gehen. Anstatt Robert Paulsen sagen wir, sein Name ist Juri Besmenow. Ja. Wer ist Robert Paulsen? Ein Opiat für Intellektuelle. Man müsste so einen Kampfclub aufmachen, aber nicht darüber reden dürfen. Ein Kulturkampfclub. Ein Kulturkampfclub. Das war, glaube ich, der zweite Vorschlag hinter Weltraumaffen, den wir dann nicht genommen haben. Kulturkampf. Ja. Oh, danke. Moin. Hi. Oh, da könnte ich schon gleich kotzen. Moin, Alter. Moin, wie kann er nur mit Moin anfangen? Ja, kommt drauf an. Wenn er von der Küste kommt, ist das, glaube ich, verzeihlich. Aber ja, aber er kommt nicht von der Küste, das weiß ich. Sonst wäre der nicht so ein Schluck in der Kurve. So. Wir kommen hier nicht weiter, wenn wir alle 10 Sekunden pausieren. Das waren 2 Sekunden. Hamburger dürfen das auch, ne? Moin sagen. Moin sagen ist verboten, wenn du nicht von der Küste kommst. Ja, die Hamburger dürfen das auch, oder? Das ist kulturelle Aneignung. Ja, genau, das ist Cultural Appropriation. Deswegen, also, nein. Cultural Appropriation. Coastal, ja. Steht auf der Folie steht, The Kids Are Alt Right, wie die neuen rechten Influencer Sternchen innen erschaffen und nutzen. Da könnte auch stehen, normalitäre moralische Panik. Mhm. Aber ja, schauen wir. Ja, wow. Wir hätten diesen Vortrag eigentlich auch ganz anders nennen können, nämlich irgendwie so weißmäßig. Wir haben uns 3 Jahre lang rechte YouTube-Videos angeguckt, damit ihr es nicht tun müsst. Aber wir hoffen doch irgendwie noch ein bisschen mehr zu leisten und mit euch zu machen heute. Und obwohl es heute um die neue Rechte geht, um Rechtsextreme im Netz, wollen wir euch schon am Anfang versprechen, nicht nur düstere Ausblicke zu geben, sondern auch mit einem positiven Takeaway oder vielleicht auch mehr als einem zu enden. Einige werden es vielleicht gemerkt haben, der Titel ist natürlich nicht von uns, sondern er stammt von der Band Bad Religion und es ist zu einem Lied, das einfach zu gut passte, fanden wir. Und deswegen haben wir euch ein kleines Stückchen davon mitgebracht. Muss nochmal. Oder auch nicht. Ich glaube, müssen wir machen. Oh je, oh je, oh je. Dreh das bloß Everybody, leiser. The kids are alright. La la la la, Schokolade. Wir sind Punk mitten im Mainstream. Da, stimmt, da, da, da. Etwas im Jahre gekommenen Rocker hier im November 2018 also veröffentlichen, ist gewissermaßen eine Dystopie, eine Kritik. Die Kinder sind nämlich nicht mehr all white wie noch in den 60ern, sondern plötzlich sind sie all white, also rassistisch, anti. Kann der nicht irgendwie right aussprechen? All white? All right. The Whittle Rabbit is coming. War nicht das Lied All Right im Sinne von irgendwie ein Schulamoklauf oder irgendwie sowas, dass das Lied sich darum gehandelt hatte, das Original? Right. Baby, it's gonna be all right. Ich Abel Text. Naja, aber worauf sie gerade abgehoben haben, Bad Religion haben da wirklich, glaube ich, irgendwie eine neue Auflage gemacht, wo es dann hieß, The Kids, I'm not all right. Okay. Ja, aber er hat gerade All White gesagt. Ich glaube, das ist halt ein bisschen halt wie bei Elmer von den Looney Tunes, halt der Whittle Rabbit. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass der Typ mit dem schwarzen Dings da aussieht wie Ben Shapiro in Zerzaust. The kids are all white. White. White. Quite white. Antisemitisch White Supremacists. Wir haben uns vorgenommen, uns diese These anzuschauen und zu fragen, stimmt das eigentlich? Und uns auch zu fragen, das, was da mitschwingt bei Bad Religion, nämlich dieses, früher hätte es das nicht gegeben, früher wir als Jugendliche waren viel cooler und jetzt plötzlich hat es was verschoben. Genau, was da kommen wird. Nee, früher gab es das auch schon, das ist kein neues Ding, das ist hier jetzt gerade nur ins Internet, das ist jetzt nur sichtbar jetzt hier. Ja, die trauen sich jetzt mehr. Aber wenn es jetzt das früher das auch schon gab, dann kann er sich auch mal dran gewöhnen und gut sein lassen. Oder? Also Nazis hat es früher nicht gegeben, das ist ganz neu. Das ist ganz neu, ja. Gibt's auch nur in Deutschland. Uns das genauer anzuschauen. Wir glauben, Bad Religion hat irgendwie recht. Irgendwie hat sich was verändert. Irgendwie ist die Popkultur und damit vor allem die sozialen Medien vielleicht ein bisschen rechter, als das mal der Fall war. Und gleichzeitig haben sie auch nicht recht, weil die neue Rechte eine Geschichte hat, eine Theorie. Und wenn man sich die anschaut, dann kann uns das alles überhaupt nicht überraschen. Also ich glaube ja. Ich glaube ja, dass man findet, was man sucht, ne? Ja. Wie das wie Jesus auf dem Toast finden. Ja, auf jeden Fall schon mal merken, Geschichte und Theorie hat das angeblich, aber es wird hier nicht behandelt. Oh, schade. Ich dachte schon, dass er jetzt mit kultureller Hegemonie ankommt. Nee. Warte, willst du mir sagen, wenn ich lang genug Republika schaue, sehe ich Kulturmarxismus? Ja. Okay, gut. Was gewissermaßen überrascht ist, oder was vielleicht manche von Ihnen überrascht, ist, dass extreme Rechte so aussehen und sich so präsentieren, Gesichter haben, Namen, dass sie, wie in diesem Falle Melanie Schmitz, auf Instagram Fotos posten, die jeder von uns wahrscheinlich schon mal gepostet hat oder so ähnlich, die jede Influencerin oder jeder Influencer genauso. Kann es sein, dass hinter denen vielleicht sogar Menschen stehen, du Hansel Bansel? Du. Guck mal, der hat auch Schuhe, jetzt fühle ich mich schon gleich viel rechter. Ja. Weißt du, da kann ich mich voll reinfühlen, weil ich habe auch Schuhe. Also. Und wenn ich für jede linke Uschi, die ihre Louis Vuitton-Tasche in die Kamera hält, irgendwie 5 Mark kriegen würde. Ach Mann. Dann hätten wir eine Million Lira. Wie sagte schon die große marxistische Theoretikerin Julia Schramm, nur weil ich Marxistin bin, muss ich doch nicht scheiße aussehen. Ja, das stimmt. So geht's ihr hier wahrscheinlich auch. Ja. Und er macht's jetzt zum Vorwurf. Ja, also ich mache mir auf jeden Fall Sorgen um den großen Austausch der Instagram-Influencer durch Rechte. Ich will nur daran erinnern, dass im Kommunismus unter der UdSSR die Lösung war, wer nicht arbeitet, der nicht isst. und beide arbeiten irgendwie nicht wirklich was, also würden beide leer ausgehen. Das war auch die Lösung in der Bibel. Ja. Ein guter Gulag. So machen würde. Das heißt, die extreme Rechte spielt plötzlich mit Bildsprache, mit Inhalten, die sie eigentlich auf den ersten Blick von dem Mainstream überhaupt nicht mehr unterscheidet. Kein Wunder also, dass der Spiegel schon vor 2 Jahren just jene Melanie Schmitz das Covergirl der neuen Rechten nannte. Melanie Schmitz hat mal in Halle gewohnt, in einem Haus der extremen Rechten, das von den Identitären überwiegend bewohnt wird, auch von einem AfD-Abgeordneten einst bewohnt wurde und wohnt heute in NRW. Wow, wow, da bin ich jetzt Bilder, aber echt, also das erschüttert mich, dass es ein politisches Wohnprojekt von Leuten gibt, die 18 sind, von zu Hause ausziehen wollen und sich abends einen reinsaufen und irgendwas über Politik erzählen. Wow, da bin ich jetzt echt, das ist ja schockierend, also dass es sowas gibt und das in Deutschland, nein. Also ich, also in meiner Jugendzeit sind ein Haufen in Antifa-WGs gezogen. Also da hatte ich keine Republika-Sondersendung für Linksradikalismus. Also. Das ist eigentlich ein das ist eigentlich nichts weiter als ein ewig langer Werbespot. Das ist eine Dauerwerbesendung für neue Rechte. Den Inhalten, die wir eigentlich jeden Tag dort sehen. Und das ist tatsächlich neu. Wenn wir uns die Neonazis der 90er, Nuller Jahre angucken, kannten wir kaum Gesichter und schon gar nicht so. Was sie damit schaffen, ist, eine emotionale Verbindung aufzubauen. Der politische Inhalt rückt quasi in den Hintergrund, wenngleich er auch noch sichtbar ist, aber nicht vielleicht auf den ersten Blick. Also wir sehen eine hippe Frau, die sich genauso inszeniert und der damit auch Nähe und Emotionalität, die Geschichte, die Bilder hat. Und wir können sozusagen mit ihr auf ganz andere Art und Weise connecten. Ja, das sieht total emotional aus, diese leere Gesichtsausdruck. Ja. Starren. Ja, dürfen Rechte überhaupt Piercings tragen? Ist das nicht degeneriert? Die hatten naja, Piercing. Die Nipster dürfen das wahrscheinlich. Ah, okay. Was darin auch deutlich wird, ist, wie stark, nicht nur sie ist nur ein Beispiel von vielen, wir kommen noch auf mehr zurück, wie stark sie mit der Ästhetik dieser Plattform spielt und wie gut sie die Regeln dessen auch versteht. Sie hat auch YouTube-Videos, die 500.000 Klicks haben von faschistischen Liedern, die sie dort singt. Und gleichzeitig knüpft sie damit an Mainstream-Diskurse an, bildsprachlich, inhaltlich und erreicht damit viel, viel mehr Leute, als das der Rechten vorher gelingen konnte. Wenn man sich diese Bilder anschaut, dann drängt sich dieser Satz von Adorno auf, den vielleicht manche von euch kennen. Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Vielleicht. Adorno. Guten Freunden gibt man Adorno. Aber die Pomo-Bubble und die SJWs haben nichts mit der Frankfurter Schule zu tun. Das wissen wir ja jetzt. Ja, diese Leute. Das ist ja eindeutig. Diese Leute haben die Freiheit, über alles zu reden auf dieser Plattform. Und wozu entscheiden die sich? Adorno. Weißt du, es geht ja denen ja doch irgendwie ideologisch schon, ihnen selbst, also den Sprechern halt schon drum, dass man irgendwie sagen würde, ja, hier, Frauen in Führungspositionen voll wichtig und das ist so Diversität, das braucht man, ne? So, da ist doch eine Frau in der Führungsposition, ist wohl die falsche. Gut, okay, sag mehr über den Sprecher aus, als über das, was er gesagt, weißt du, so, keine Ahnung, Mann. Kultur heute schlägt alles. Durch Ähnlichkeit. Das hat auch nur so gesagt, genau. Ja, so ähnlich wie die Leute im schwarzen Block sich alle sind. Ja, er hat ja ein bisschen schon, es gibt ja, also das ist ja was ich auch beklage, dass zum Beispiel Jugendbewegungen halt früher organisch entstanden sind und zumindest für eine Zeit lang eine Subkultur geblieben sind, wie Punk oder Goth oder ähnliches. Und heute sind das Lifestyles, für die du dir halt bei H&M das Outfit kaufen kannst oder dass halt Bands so aussehen, als wären sie der echte Band, sind dabei in Wirklichkeit halt gecastet und kriegen ihren Scheiß von irgendwem geschrieben. Also die Kommodifizierung der Kulturgüter, sozusagen. Ja, aber was hat das mit Rechtsradikalität zu tun? Gar nichts. Also er meint damit halt, dass die Rechten sich praktisch der Memes der Kultur bedienen, um ihre Botschaft rüberzubringen. Dass man dann irgendwann, so wie Che Guevara, hat man dann irgendeinen Rechten. Keine Ahnung. Hat man dann Martin Sellner auf dem Tisch. Julius Evola, bitte, nicht Martin. Ist schon eine Weile her, dass man die Nazis an der Glatze erkannt hat, ne? Das ist jetzt nicht so eine ganz neue Erkenntnis. Erinnert ihr euch noch dran, als sie irgendwie die Nähe zwischen Nazis und Hipstern gesucht haben und dann von Nipstern geredet haben? Nicht Nipster? Nee, das war was anderes. Ja, ich meine, das mit den Glatzen war ja quasi auch Aneignung von der Skinhead-Szene. Ja, gut, die Skinhead-Szene kenne ich jetzt, dass es das immer so ein bisschen geteilt war zwischen rechts und links, also dass das auch immer beides gab. Ja, klar, die Skinheads gab es im Prinzip auch immer, aber die sind ja nicht so, das ist nicht so bekannt geworden. Ne? Der metamimetische Diskurs wird fortgesetzt. Vielleicht wäre der niemals wahrer. Selbst die Anti-Aufklärung, die Anti-Moderne, also all das, was deren Haltung eigentlich ist, kommt sozusagen im modernen Gewand dieser Plattform daher und findet dort... Das ist nicht nur deren Haltung, das ist auch eure Haltung. Also. Das hört sich an wie ein Bischof, der kurz vorm Ausbruch des 30-jährigen Krieges sagt, ja, in den Büchern steht nicht nur die Bibel, nein, auch die Ketzer, die kommen heute auch im modernen Gewande daher. Ja. Ja, guck mal, unter dem Zitat steht sogar Adorno und Horkheimer. Da haben sie zwei Leute von der Frankfurter Schule gebraucht, um einen Satz mit 6 Wörtern hinzudonnern. Und gegen die keine Ahnung, wir. Ich glaube, die sind sich irgendwie zu ähnlich, die beiden. Wenn du das sagst, dann kommt wieder irgendein Bücherfuchs an und sagt, ja. So, jetzt sind wir wieder an. Und ich habe ihm gesagt, das ist kein Kamel, das ist meine Frau. Ja. Wieder da, hallo. Total gut. Wir haben uns noch lange über Horkheimer und Adorno aufgeregt. Ja. Kultur. Kultur steckt alles mit Ähnlichkeit, deswegen hatten wir auch so wieder so einen Aussetzer wie am letzten Sonntag. Ja. Ein neues, ein anderes Publikum. Was es besonders toxisch macht, ist, dass diese radikalen, extremen Inhalte auf dieser Plattform ihre Verstärkung finden. Es ist gewissermaßen so, als käme hier zusammen, was gewissermaßen aus Sicht der extremen Rechten zusammen gehört. Ja, was ich noch sagen wollte mit Moderne und so. Ja, es ist schon wahr, dass sie da ein Problem mit Moderne haben. Aber im linken Bereich ist es genauso. Auch das ganze Gender-Zeug und dieses ganze Gedöns ist auch alles irgendwie Was die Rechte und die Linke vereint, ist, dass beide, wenn es extrem sind, auf einer Farm leben wollen. Müsst euch nur mal lang genug mit einem Rechts- oder Linksextrem unterhalten. Irgendwann kommt das Thema Farm und sie wollen auf dem Bauernhof leben. Es ist jedes Mal dasselbe. Naja gut, aber ist ja auch schlüssig. Die Rechte holt ihre Tradition aus der Vergangenheit, die Linke holt ihren Quatsch aus der Postmoderne und dazwischen ist die Moderne und sagt, hey, was wollt ihr von mir? Und Aufklärung, ja, dass sie auf der linken Seite ein Problem mit Aufklärung haben, wissen wir auch. Also irgendwelche Leute, die ihre Interviews so zusammenschneiden, dass es ihnen passt, sind auch nicht im Dienst der Aufklärung. Ja, ja, auch das ist irgendwie, die sind auch nicht offen für Neues halt, ne? Auch wenn es gar nicht so alt ist, das ganze Zeug. Aber so gesehen stimmt das schon, die sind ja traditionell, finde ich auch. Und die wollen uns doch auch verkaufen, dass wir vor den anderen Traditionalisten mit Weltherrschaftsanspruch keine Angst brauchen. Also hier die Nazis mit dem Handtuch auf dem Kopf und Lippenpiercing, die sind gefährlich. Aber die Leute, die in die salafistische Moschee gehen, die sind nicht gefährlich. Die müssen wir aushalten. Hm? Weil Logik. Und Religionsfreiheit. Gleichzeitig, und manchen von euch wird es vielleicht aufgefallen sein, gibt es natürlich ganz offensichtliche politische Botschaften, wie das in der Mitte. Sie trägt dort ein T-Shirt eines rechtsextremen Rappers. Genauso trägt sie auch Band-T-Shirts, die auf ein eindeutiges Milieu verweisen. Es wäre ein bisschen zu einfach zu sagen, naja, das sind so extreme Inhalte in irgendwie schöneren und neuen Containern. Das hier ist Martin Sellner in den ersten beiden Bildern, einer der führenden Köpfe der jungen Rechtsextremen in Europa, Co-Leiter der identitären Bewegung in Österreich. Und dieses Bild ganz links ist ein Influencer-Paarfoto, könnte man sagen. Es zeigt ihn gemeinsam mit seiner US-amerikanischen Freundin Brittany Pettibone, der eine große rechtsextreme Influencerin ist. Er hat gerade von Rappern gesprochen. Das war doch auch so ein Ding, dass die Rechten sozusagen mit den Rappern nichts zu tun haben wollten, weil das Negermusik ist oder so. Das hat sich auch alles ganz schön verschoben. Ne? Irgendwie hat man den Eindruck, als wenn die vielleicht was anderes wollten oder so oder vermitteln wollten. Ich weiß nicht genau. Schließe ich meine? Ja, Piercings waren auch mal Hammer. In den USA ist, das sieht man diesem Bild aber natürlich nicht an. Und genau diese emotionale Bezugnahme, dieses emotionale Mitnehmen der Community, das auch das zweite Bild zeigt, das ist das, was wir glauben, was neu ist tatsächlich daran, wie sich die extremen Rechte verkauft. Ja, in der Mitte sehen wir einen Screenshot aus einem Video, das Martin Sellner so drei... Ich glaube, dass es neu ist. Ich habe nichts recherchiert, ich habe mir nichts genau angeguckt, sondern ich stehe hier und ich glaube. Was für ein toller Vortrag. Dafür zahlen die Leute Geld, hocken sich dorthin, dafür sitzen wir hier und gucken zu. Dafür, dass jemand sagt, ich glaube. Ihr weißt doch einfach. Recherchier doch. Du hältst einen Vortrag, da brauchst du nicht rumglauben. Glauben kannst du am Ende sagen, wenn du eine Theorie hast, die Rechte, die wird die Macht übernehmen 2021, wenn wir jetzt nicht alle mehr Soja trinken, so, das kannst du am Ende kannst du mit Glauben rüberkommen, aber nicht mitten im Vortrag sagen, ich glaube. Ich krieg da Haarausfall von. Vor allem ist das alles gerade so von seiner Argumentation bis jetzt nur gewesen, ja, guck mal, hier, da Menschen und so, ne, die sehen aus wie Menschen und voll schlimm. Und so, hallo, ja, mein Ton. Sorry, Mikrofon hat zwei Seiten. Upsi, ich werde drauf achten. Ja, das ist nach hominem und kein wirkliches Argument, das will ich damit sagen. Für fünfmal am Tag über seine Telegram-Gruppe verschickt und uns mitnimmt zum Friseur. Hier kommt er, wie es aussieht, wo er gerade vom Friseur oder beim Frühstück war oder ähnliches. Diese Verbindung also, sich selbst zum Pop-Phänomen zu machen, wie auch das rechte Bild zeigt, das auch das Titelbild ist von als Alex wenn Kleine, das alias möglich Alex wäre, Malenki, der sich selber zu Hit and One... Ja, als wenn das möglich wäre, sich selbst zum Pop-Phänomen zu machen. Pop, lieber Patrick, kommt von populär. Und dazu braucht man Leute, die einen toll finden. Weißt du? Aber Frühstück. Überleg mal. Die Kinder stehen voll auf Frühstück. Ja. Und ja, deswegen hat ja der Lindner deswegen den Frühstücksbild da. Deswegen hat der Lindner auch das mit der Brotschlange getwittert. Also nicht, dass im Kommunismus alle Leute Brotschlangen haben, sondern dass man sich wundert, ob also ihr wisst ja schon, das Brötchen geht. Also... Da sind die Verbindungen dann schon zwischen Kapitalelite und den Rechtsextremen sehr stark vorhanden, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Also, da sehen wir eindeutige Verbindungen. Vor allem tun genau dasselbe Zeug auch Linke und Islamisten auch noch. Also ich meine, was will er denn mir damit sagen? Figur macht, das ist genau das, von dem wir glauben, dass es tatsächlich neu ist. Und deswegen ist es auch nicht so verwunderlich, dass es eigentlich alles gibt, wie zum Beispiel eine rechtsextreme Kochshow. Das ist diese heiße Kartoffel und diese Stärke, die in seinen Händen klebt, ja, das ist einfach, ich mag das nicht, ich bin kein Kartoffelfreund. Ich habe mal einen Vortrag eines Anthroposophen gehört, der gemeint hat, die Kartoffel wäre keine gute Frucht für Mitteleuropäer, sie kommt aus dem Ausland. Das ist eine subkutan untergemischte rassistische Botschaft. Man könnte sagen, wie billig. Auf der anderen Seite, das ist auch nicht ernst gemeint. Diese Kopie von... Das hat er jetzt gar nicht ernst gemeint. Also das war ein Gag oder was von dem Söldner. Ja, aber die Kartoffel, die wurde von den Südamerikanern geschickt, um die westliche Kultur zu unterminieren und damit wir schlechtes Essen haben, damit wir uns nicht so gut konzentrieren können und dass unsere Kultur zugrunde geht. Das steckt dahinter, das ist der perfide, die Massenvernichtungswaffe Kartoffel. Und ja, du kannst sie überall kaufen, sogar mit Pommes an der Bude. Ja, ich hätte das falsch verstanden, aber hat sich der Söldner doch selber darüber lustig gemacht, oder nicht? Kann man das denn so ernst nehmen? Ja, weiß nicht, ob der Söldner wirklich Humor hat, aber also die beiden hier auf jeden Fall nicht. Deswegen, du brauchst ja auch beim Rezipienten eine Möglichkeit, Humor aufzunehmen, weißt du? Wer sind die beiden überhaupt? Haben die irgendwie ein Jura-Ding abgeschlossen, um irgendwie so Urteile zu fällen? Kicher. Irgendwie zu sagen, ja, das ist rassistisch und deswegen, was soll das? So, das ist einfach nur so, keine Ahnung, in Küchengespräche auf einer Bühne. Ich muss sagen, dass die beiden Kreuze von denen zu dünn sind, sehen aus wie Lappen. Ich keine Ahnung. Du musst ein paar Liegestütze können als Mann. So 40 oder so musst du schon hinbekommen. Sonst, ich keine Ahnung, zu dünn. In Formaten, das ist das, was alle Influencerinnen und Influencer die ganze Zeit machen. Und jetzt eben auch die extreme Rechte. Und er macht es auf der anderen Seite auch ganz klug. Er ist in seiner Junggesellenwohnung, die auch genauso aussieht. Er macht ein Wiener Schnitzel mit Schweineschnitzel, damit sich das auch seine antizipierte, jüngere, studentische, wahrscheinlich sehr männliche Community leisten kann. Das hat er auch nur gemacht, um sich zu triggern. Und du lässt dich auch noch triggern. Das ist doch irgendwie auch ein bisschen billig, oder nicht? War emotional mit den Leuten, bevor es um Politik geht, aber natürlich am Ende geht es immer um Politik. Hinweise, genau wie der linksliberale Mainstream in Salamitaktik die patriotische Opposition abschneidet und jede Scheibe glaubt, ich bin nicht die Nächste. Genauso schneide ich die Kartoffel, das ist die IB, das ist, ist dann Infodirekt, das ist dann unzensuriert, das ist dann Wochenblick und am Ende ist dann auch die FPÖ dran. Auch aus dieser Kochsendung, wie man sieht. Also die Verbindung von etwas ganz Einfachem, nämlich eine Kartoffel schneiden, zu politischer Ideologie. Und diese politische Ideologie ist an dieser Stelle auch wichtig. Er verordnet sich selbst in einem Umfeld anderer rechtsextremer Medien, anderer verschwörungstheoretischer Medien. Ja, the person is political, sage ich da nur. Ja. Ich meine, das ist doch eure Meinung, dass man die Leute mit jedem Scheiß irgendwie erziehen muss. Ja, also... Aber nur, wenn du halt links bist. Wenn du rechts bist, ist es natürlich nicht gut, wenn du das machst. Sag mal, da unten auf dem Plakat steht doch Porsche, oder? Warum? Nein, da steht Orsche. Orsche, okay, ja gut, ja, sorry. Nee, da steht Porsche, ja. Ja, Daimler war ja früher mal Sponsor da. Die sind ja irgendwie ausgestiegen, denke ich mal. Und ja, jetzt ist es Porsche, ja. Cool. Bis hin eben zur Regierungspartei FPÖ, in dessen Umfeld er sich bewegt. Das ist übrigens in Deutschland ganz ähnlich. Viele Influencerinnen und Influencer, die wir so nennen oder Aktivistinnen, sind sehr nah dran an der an dem deutschen Pendant zur FPÖ und sind sozusagen sehr institutionalisiert unterwegs. Die Kochsendung ist nicht das Einzige, was es gibt. Es gibt eigentlich alles innerhalb der extremen Rechten, was es ansonsten bei Influencern auch gibt. Wir können also sagen, dass sie neue Rechte oder spezieller in unserem Beispiel die Identitären nicht nur nach Emotionen, nach Nähe zu ihrem Publikum suchen, sondern sie wollen, dass für jede und jeden etwas dabei ist. Und wir beobachten dementsprechend eine sehr starke Diversifizierung ihres Angebots. Es gibt kommentierte Nachrichten, es gibt Kochshows, wie wir gesehen haben, es gibt Straßencomedy-Quatsch mit Parodien, wo wir später noch ein Beispiel sehen werden. Es gibt eigens produzierte Musik, wie von dem erwähnten Rapper. es gibt Reiseblogs, wie wir hier links im Bild sehen, von dem ehemaligen Co-Leiter der Identitären, Patrick Lehnert, der gerade eine Weltreise macht und zusammen mit seiner Freundin die Weltreisezeit auf Instagram betreibt. Es gibt aber auch so Naturzeugs hier in der Mitte von Alexander Kleine, der selber... Der macht eine Weltreise, ist ja grauenvoll. Ich meine, überlegt mal, diese ganzen Flugkilometer und denkt doch mal an Mutter Erde. Und ja, aber wie entspannt kann das sein? Weißt du, so stell dir vor, du willst deine Ideologie pushen, dann das Erste, was du machst, ist erstmal eine Weltreise. Das ist so das am weitest Fernste von politischer Arbeit, was geht. So. Wow. Ja, auch was gibt denn eine Weltreise? Die laufen die ganze Zeit doch nur durch die Gegend. So viel, überall nur. Deutsches Schnitzel fehlt mir. Oder ja, was? Weißt du, so, du würdest eigentlich behaupten, dass wenn irgendwie das so richtig Nazis sind, so richtig Rechte, ne, dann sind die so richtig ja stereotypisch fremdenfeindlich und würden erst recht nicht aus Deutschland rausfahren. So. Vielleicht ist das auch ein Hindu-Tempel auf Rügen. Ich kann mich irren. Aber hier Kochshow macht der Drachenlord auch mittlerweile. Ne? Nichts Besonderes. Ja, aber komm, wer lässt sich denn davon den ködern? Guck mal, der hat eine Weltreise gemacht. Krass. Jetzt möchte ich mir seine Ideologie mal genauer anschauen, oder was? Keine Ahnung, wenn ich jetzt zu unseren Zuschauern sage, Leute, ich war mal in den USA. Seid ihr jetzt beeindruckt? Findet ihr das toll? Mögt ihr mich jetzt mehr? Wenn du dann ein Jahr gearbeitet oder studiert hast, ne? Ich verstehe das nicht. Weißt du, wir haben das doch auch schon gemacht, Abel. Wir haben doch auch schon versucht, die Leute mit einem Stream über eine Japan-Reise hier auf unsere ideologische Seite zu ziehen. Also wir sind nicht unschuldig. Ich war mal in Kroatien im Wald und da war es übel angenehm. Und da bin ich gewandert mit meiner Frau und es hat Spaß gemacht. Was ich das Gefühl habe, ist nicht, dass hier irgendwie was Böses, so ein rechter Tumor gewachsen ist, sondern was passiert ist, es gibt Influencer mit verschiedenen Ansichten und diese beiden Lauchs auf der Bühne haben halt gesagt, okay, hier ziehen wir die Grenze. Ab hier sind alles rechte Influencer. Auch wenn die vielleicht andere Sachen auch noch machen und vielleicht ist ihnen egal. Die haben irgendwann mal gesagt, eine Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind und deswegen sind es rechte Influencer. Und vor allem tun die hier ja nicht wirklich die volle Information geben. Also die volle Information wäre, jeden Post einzeln zu zeigen mit dem Text, den die Person dazu geschrieben hat, so als Beschreibung. Ich habe ja keine Ahnung, was er mir da aussagen will. Vielleicht ist da irgendwie im Text irgendwie hier, kauft mein neues Buch irgendwie, mein Kampf zum Selberbauen oder so, keine Ahnung. Ja. Irgendwie sowas halt propagandistisches, halt wirklich so richtig aggressives Zeug, aber das wird hier gar nicht angesprochen. Das ist einfach nur ein Bild von einem Typen, der neben dem Tempel steht. Ein Typ, der irgendwie, keine Ahnung, einen Bienenstock hält und dann irgendwie von Snapchat da so eine Story halt von Instagram. Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass es vermehrt Leute in solche Jobs streben, in solche geisteswissenschaftlichen, also, und dann vermehrt auch nach Rechten suchen sozusagen. Und nach, also na? ich würde behaupten... Das wird sich alles irgendwie falsch. Schaut mal, Bienenorden, das waren die Illuminaten, Weltreise, kodifizierte Nazi-Botschaft für, wir wollen einen Orden gründen, um die Weltherrschaft an uns zu reißen. Sicher, guck mal, eindeutig rechtsextremes Gedankengut. Guck mal, da unten rechts, ne, bei dem Bild rechts, da steht Text. Ich weiß nicht, ob der Typ das vorlesen wird, aber dieser Text da, das neue rechte Spektrum ist so facettenreich, dass für jeden Typ etwas dabei ist. Es muss nicht jedem bedingungslos alles gefallen, aber es wäre nice, wenn wir uns alle vertragen könnten. Danke. Weißt du, so richtig rassistische, narzisstische, neurechte fucking Parolen hier. Was soll das? Ja, weißt du nicht, dass Damke ist holländisch für Endsieg. Ja? Ah, weißt verstehe. Du? Ja, okay. Hat ja nämlich die Botschaften versteckt. Auf jeden Fall, weißt du, einfach sich vertragen. Das ist auch so ein Nazi-Konzept. Sich vertragen, das ist so, steht gegen die Revolution. Mit Vertragen wird keine Revolution geschmissen. Was soll der Scheiß? Das kann ich glauben, entweder, Mann. Entweder ist das Geschlechtsspektrum oder die Neurechtigkeit. Aber es bleibt beim Spektrum. Ums Spektrum kommen wir nicht mehr herum. Also, hat heute Würstchen mit Spektrum, zählt das auch? Ja. Das auch über die sozialen Medien teilt oder auch Axt- und Schwertwerfen promotet und Tutorials dafür macht. Aber es gibt natürlich auch politische Diskussionen und Interviews. Und diese Diversifizierung ist nun etwas, was ja eigentlich notwendig ist, wenn man auf sozialen Plattformen erfolgreich sein möchte. Es gibt für jedes Format sowas wie eine spitze Zielgruppe. Das heißt, ich identifiziere eine relativ kleine Zielgruppe, aber für viele Formate und so erreiche ich am Ende eben mehr und sie entsprechen damit eben genau den Anforderungen der Plattform, um eine möglichst große Reichweite zu erreichen. Gleichzeitig aber stößt das im Milieu selbst auch auf Kritik, wie wir hier im Bild rechts sehen können. Das ist eine Instagram-Story von Melanie Schmitz, wo sie auf diese Kritik reagiert, dass ja nicht jedes Format so politisch und eloquent sei wie das von Martin Sellner. Und sie erwidert auf diese Kritik, nun ja, das neurechte Spektrum sei eben facettenreich und es müsse nicht jedem alles gefallen. Die Hauptsache ist eben, dass für jeden etwas dabei ist. Schließlich, und das ist unsere These in diesem Zusammenhang, geht es auch um etwas anderes. Es muss nicht allen alles gefallen, sondern es muss eine geschlossene, auf sich verweisende Kultur entstehen, in der sich möglichst viele Leute wiederfinden. Und dies erreicht Moment, man Moment, am Moment, besten... Wovon redet er? Wovon redet er, von den Rechten oder von der Intersektionalität? Ich meine, ist es mir egal, wer von den beiden Seiten mir seinen Scheißdreck aufstülpen will? Ich will beides nicht. Ist beides aber auch nur Disco, ungefähr das, was du meinst. Scheiß Zentrist, du siehst überhaupt keinen Unterschied zwischen dem noblen Antifa, der gerade Nazis verprügelt, und Nazis, die ganz böse sind. Scheiß Zentrist hier, was soll der Scheiß? Willst Recht und Ordnung, gleiches Recht für alle, was soll das? Nein. Der Extremismus der Mitte. Ja, Hashtag militante Mitte. Mhm. Über Vernetzung. Eine kohärente Kultur besteht im besten Falle darin, dass die in ihr enthaltenen Elemente aufeinander verweisen. Und das macht die neue Rechte, das macht die radikale Rechte traditionell sehr, sehr stark. Und so machen das auch die Identitären auf ihren Social-Media-Plattformen sehr, sehr intensiv. Es gibt Verlinkungen untereinander, sie zitieren sich, sie tauschen ja, jeweils... Verlinkungen im Internet. Wow! Wir haben jahrelang analysiert und wir haben festgestellt, es gibt Verbindungen im Internet. Tim Berners-Lee hat deswegen jetzt schon einen Schlaganfall bekommen. Einfach, Verlinkungen. Das gegenseitig. Und dann liken die gegenseitig ihre Posts und dann haben die Bilder, wo der Name vom anderen drin steht. Dann promoten die sich gegenseitig. Das ist ja verrückt. Also, da hätten wir nie vorhersehen können, dass es im Internet Links gibt. Wow. Das ist eine verrückte Technik, ja. Das ist komplett neu, ja. Ja, und auch T-Shirts verkaufen, was wir hier haben, ne? Das macht die Antifa nie, ne? Also irgendwelches Merchandising-Zeug verkaufen, das ist den Linken auf jeden Fall vollkommen fremd. Und dieser komische Witz mit dem weißes Kaninchen, dass man da irgendwie das nicht mit SZ, sondern S und Z schreibt, das ist doch eigentlich auch so ein linkes Ding, so nach dem Motto, dass man nicht Doppel-S machen muss oder so. Ach so. Aber Vernetzung ist ein gutes Wort, ne? Das wird hier praktisch als Vorwurf formuliert. Ja, und für die eigenen Leute wird das immer empfohlen. Ne? Ja, ist zwar nicht so schlimm, also die Krönung ist meistens noch immer noch dieses Zeug, was es immer im Zusammenhang mit irgendwelchen Frauenklicken dann gibt, wo man dann behauptet, so, man müsste sich jetzt dringend vernetzen, weil man ja auf der anderen Seite diese Männerklicken hat, die Thema aus dem Tabu rausholen. Die sich ja nur gegenseitig irgendwie pushen. Und deswegen muss man sich jetzt gegenseitig pushen. Im Format der anderen Personen auch, wie hier zu sehen, Alex Malenki fährt für seinen Kanal zu Martin Sellner nach Wien und Martin Sellner macht das für seinen Kanal andersrum nach Leipzig. Martin Sellner, derjenige mit der größten Reichweite des zumindest deutschsprachigen Rechtsradikalismus, bewirbt so ziemlich jedes Angebot selbst auf seinem Kanal, um es eben zu pushen, bewirbt so ziemlich jede neue Influencerin, jeden neuen Influencer, der potenziell Erfolg haben könnte, um sowas wie eine Starthilfe zu geben. Und, das sehen wir hier rechts im Bild, es gibt spezialisiertes Merch, wie in diesem Beispiel ein T-Shirt, das eine Wurfaxt vermutlich, ein Honigglas und ein Schnitzmesser zeigt. Also genauso drei Elemente der YouTube-Inhalte, die Alex Kleine hauptsächlich auf seinem Kanal so macht, wenn er sich eben nicht politisch äußert, vertrieben wird das Ganze natürlich von einer Modemarke oder einem Online-Shop, den Martin Sellner selbst betreibt. Diese Vernetzung ist nun ja eher intern. Wichtig für die radikale Rechte ist es aber natürlich auch, die eigene Reichweite zu erweitern und nach draußen zu gelangen. Man braucht also auch sowas wie eine Vernetzung nach draußen. Wie macht man das? Vernetzung ist eher intern. Also was denn heißt? Wir würden sagen, Vernetzung ist eher intern. Das heißt, das ist doch irgendwie, das ist doch ein Merkmal von so einem Netz, dass das irgendwie eher intern ist, oder? Das ist eher die In-Group, dass ja, die zum Beispiel nicht. Die Vernetzung nach außen bedeutet, die wollen aus dem Internet ja in das Metanet, okay? Mit der Metapolitik. Richtig. Und dem Bienenorden. Richtig. Die wollen schon wieder Weltherrschaft. Genau, genau. Entweder man sucht Anschluss oder man sucht Beef. Beides können wir beobachten bei den Identitären. Und ein sehr neues Beispiel haben wir mitgebracht. Das ist dieses hier. Bin kein Mainstream-Püppchen, bleibe deutsch und frei. Und anstatt in einen Börrig beiß ich in die Bockwurst rein. Bleibe edgy, bleib stark. Bin wie Barbarossa, der Rest Deutschlands ist im Arsch. Also Baby, mach die Kamera an. Kommt ein Afri, geht es ba-ba-ba-bam. Du weißt, ich bin rechts, Babe. Ey, willst du jetzt Hits, Babe? Scheiß auch auf den Rest, Babe. Wir machen ein Hits-Tape. Ey, ey. Ich weiß nicht, ob jemand das Original... Das hat mich total überzeugt. Ich will jetzt den Ethno-Start. Also das, da geht es jetzt nicht mehr drum rum. Also, ich bin jetzt, also das hat mir jetzt aber hallo. Also. Das hat auch vor allem auch irgendwie eine Satire auf irgendeinen Song zu machen. Das ist so knallhart rechts. Also das Ding ist, Unterschied ist, dieselbe Qualität von solchen Videos für politische Ideologie wird einmal hier von den Leuten selbst bezahlt und das andere Ding ist, das, was von links gemacht wird mit Funk, ja, wird vom Staat bezahlt. Und das ist der entscheidende Unterschied hier für mich persönlich. Es sind die organisieren sich zusammen, die treiben das Geld für sich selbst auf und sorgen dafür, dass sie das irgendwie so drehen und irgendwie dann darauf sitzen bleiben, weißt du? Aber Funk hat die Möglichkeit, Leuten einer linken politischen Ideologie Geld zu geben, von der Staatskasse her, weißt du? So, und die machen genau dieselbe Qualität von Video. Da frage ich mich so, wofür bezahlt man denn den Staat dann? Weißt du, was macht der denn? Ja, aber du darfst die Öffis nicht Staatsfunk nennen, sonst fangen Autisten an zu weinen, die Begriffe wichtig finden. ...Kanal erkannt hat. Es handelt sich dabei um Sextape von Katja Krasavice. Ein YouTube-Video mit sage und schreibe 27,5 Millionen Klicks und eines oder das erfolgreichste deutsche YouTube-Video. Und wir sehen an diesem Beispiel, wie mit Hilfe einer Parodie, wie Sie es nennen, ganz explizit versucht wird, auf einen Internet-Hype aufzuspringen und eben Parodie-Videos über ein Parodie-Video. Ja, das hat es noch nie gegeben. Ich erinnere mich dann nur an diesen komischen Gangnam-Style, den irgendwie jeder dann irgendwie gecovert hat und so ein Kram. Ne? Ich meine, bei den Linken gibt es Workshops und Bücher darüber. Nennt sich Culture Jamming. Wir haben gerade am Wochenende im Stream uns das Liederbuch von Ende Gelände angeguckt, wo lauter solche Sachen drin waren, wo andere Texte auf bekannte Melodien gelegt wurden. Also politischer Aktivismus. Das, ich glaube, was dahinter steckt, ist so ein bisschen die Eifersucht auch von den Linken. So, wir haben das früher immer gemacht. Wir haben immer die Plakate irgendwo aufgehängt, wo wir nicht durften und Transparente einrollt und so. Warum macht ihr das auf einmal? Ihr sollt weiterhin irgendwie Bier trinken, Rechtsrock hören und Leute verprügeln, damit wir euch als Feindbild aufbauen können. Wenn ihr jetzt so modern und irgendwie auch an der Gesellschaft interessiert daherkommt, das macht unser Feindbild kaputt. Zum Beispiel der Jonathan McIntosh, der war vorher bei Adbusters, was eine Cultural Jamming NGO-Geschichte ist, wo es darum geht, dass man halt sozusagen den Narrativ von der Werbung nimmt und was anderes draus macht. Also, und hier ist ja auch, ein Hit geht viral, du remixst es und versuchst drauf aufzuspringen. Also, Cultural Jamming. Gibt es einen Haufen linke Bücher darüber. Also. Aber ja, und macht Video dieses sozusagen Geschöpf da weg. Sagen, die Klicks selber zu ernten, in den Mainstream-Diskurs einzudringen und eben sich selbst für ein neues Publikum zu öffnen. Ein bisschen weniger massentauglich, aber eine ähnliche Strategie, nämlich anschlusssuchend, sehen wir in diesen beiden Beispielen. Das sind jeweils die Thumbnails von YouTube-Interviews, die Alexander Kleine geführt hat. Einmal mit Adlerson, das ist ein YouTuber aus Dresden, der durch einen Dokumentarfilm, glaube ich, einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Der hat so 300.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf YouTube und packt in der Regel irgendwie Messer aus, trinkt eine Flasche Pfeffi mit seinen Freunden auf Ex und geht auf Volksfesten randalieren. Er hat also eine sehr männliche, maskuline Zielgruppe, könnte man sagen. Und im zweiten Beispiel sehen wir ein Exklusivinterview, könnte man sagen, weil die vulgäre Analyse zu dem Zeitpunkt sehr gefragt war, auch von Öffentlich-Rechtlichen und Spiegel und so weiter. Ein Exklusivinterview mit der vulgären Analyse. Das ist ein, man kann es so zusammenfassen, volksverhetzender, islamophober YouTuber, der so ein bisschen aus der deutschen Trollszene kommt. Und wir sehen an diesen Beispielen, dass die Identitären... Das ist richtig? Sollen wir das so stehen lassen? Nee. Ja, das deutsche Trollszene, würde ich gar nicht sagen. Eindeutig richtig, haben sie gut analysiert. Der Typ sagt islamophob, als sei das irgendwie eine Schande, weißt du? Jetzt extrem war krass, oder? Jetzt extrem universelle Religionskritik gehört immer überall hin. So, was willst du eigentlich? Ich bin auch Christophob, wie nennt man das? Generell eine Theophobie, okay? Ja, Theophobie, das hört sich doch mal gut an. Theophobie, ja. da bin ich bei dir. Also. Ja, und ich meine hier irgendwelche IS-Videos gibt es doch auch mit irgendwelchen, na gut, die machen dann halt nur irgendwelche Sprechgesänge, da nicht so viel mit Musikinstrumenten oder so ein Zeug, aber irgendwelche Leute, die sich da gegenseitig interviewen und irgendwelche Influencer, die irgendwelchen Krempel erzählen in irgendwelchen YouTube-Videos über das richtige Leben nach dem Islam und so, gibt's auch. Ne? Also. The Darkening Age, The Christian Destruction of the Classical World. Das ist ein Buch, was einem die Christophobie näher bringt. Wenn man sieht, was sie in der Antike alles angerichtet haben, die Christen. Ja, aber mit der vulgären Analyse, ich meine, meine Güte, Trollszene, da hätte er ruhig Skeptikerszene sagen können oder Atheistenszene. Also Trollszene weiß ich jetzt nicht. Ja, ich kann ja genau sagen, warum der das gesagt hat, weil neben ihm der Typ steht, der das ja versucht hat, alles so hinzudrehen, als wären das alles nur Trolle. Ah, okay. Wir sind auch nur Trolle. Ja, Troll finde ich noch okay. Ich politisch. Mein, wenn er sich nicht rechtsextrem stehen lassen würde. Ich glaube, sie hat es auch gedacht. Ne? Ja, die verwenden ja auch immer rechts und rechtsextrem gemischt. Ja, das ist so eine Art sprachliche Variation oder so, ne? Für den Journalisten. Ah, das ist eine linguistische Kriegsführung. Framing in einem Kopf aufbauen und zwischen rechts und rechtsextrem keinen Unterschied haben zu lassen. Da, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen dem Heino jetzt hier links, der mit seinem Matjete eingeblendet wird, und der RAF. Da gibt es ja auch einen kleinen Unterschied, aber den. Das sollte ich auch sagen, rechts, der Linksdulli oder weiß ich, weißt du. Aber wichtig ist, Unterschiede im gegnerischen Lager verwischen und nur die extremen Beispiele rausziehen für Propagandazwecke. Das ist immer sehr wichtig. Also, ja. Anschlussfähige Milieus für sich ausmachen und versuchen, diese in ihr eigenes Milieu, in ihre eigene Kultur zu integrieren, indem sie die Hauptpersonen aus diesen Szenen zu sich selber in die Formate holen. Die dritte Möglichkeit, die wir angesprochen haben, war Beef. Sie suchen also ganz explizit Streit mit anderen YouTuberinnen und YouTubern, anderen öffentlichen Personen. Ein Beispiel, was schon ein bisschen länger zurückliegt, aber auch immer wieder eigentlich zitiert wird, ist der YouTuber mit 3 Millionen Followern, Liv Lloyd. Man kennt ihn vielleicht, weil er mal die Kanzlerin interviewt hat. Ein jüngeres Beispiel ist der Funkmoderator Raik Anders, der von Martin Sellner zum Kaffee und zur politischen Diskussion eingeladen wurde. Und ja, damit widersprechen sie sich ja eigentlich auch schon wieder selber, weil eben haben sie es ja versucht noch so hinzustellen, so nach dem Motto, ja, der hat 300.000 Follower und so weiter und so fort, und jetzt aber nur im Nebensatz irgendwie Le Floyd, der hat 3 Millionen, ja, und was macht der für Videos? Ne? Also, der macht ja auch irgendwelche Videos, wenn irgendwelche Amokläufe gewesen sind, und sagt dann irgendwie, ja, das sind einfach nur Arschlöcher und so ein Zeug, Also der macht ja auch politische Videos im Endeffekt. Aber von der Warte, die ihn dann wiederum richtig finden. Das kann ja auch alles machen, seine komischen Videos. Aber daraus versucht ja auch jetzt keiner irgendwie zu, da irgendwie draus zu schließen, dass es irgendwie ein Netzwerk ist oder irgendwie eine geplante Sache oder was weiß ich nicht was. Oder das irgendwie alles zum Teufelszeug zu erklären, wenn die Leute meinen, sie müssten irgendwelche Videos irgendwie machen. Oder mit einem komischen Rezo und sagen, gut, das war damals noch vor der Rezo-Geschichte, dieser Talk jetzt, aber da wird es sicherlich nächstes Jahr auch keinen Republika-Talk drüber geben, über das neue Netzwerk irgendwie von komischen Verkaufsleuten, die nun plötzlich irgendwie gemeint haben, sie müssten den Planeten retten. Man muss auch sagen, Raik Anders hat sich natürlich auch so ein bisschen selbst wieder in diesen Beef reinbegeben, weil er ein Video über Martin Sellner und die Identitären gemacht hat. Und genau das ist natürlich auch das Kalkül, dass andere Leute auf diesen Beef eingehen, ein Video darüber machen und so ihr eigenes Publikum überhaupt erst mit den Identitären bekannt machen. Und so kann man eben sagen, dass die Fans von Raik Anders inzwischen, wenn sie ihn vorher nicht schon kannten, auch Martin Sellner kennen und genau das. Reichweite spielt schon eine Rolle, aber das ist einfach, macht das doch schon wegen der Inhalte, wegen der Themen, würde ja, schon sein. Das ist doch jetzt überhaupt total lustig. So. Jetzt ist Raik Anders schuld, dass die Leute Martin Sellner kennen. Achso, ja. Also, ja, kann ich bestätigen. Raik Anders ist der übelste also Nazi-Promoter, also jetzt in dem Kontext. Also nein, Quatsch, aber die wissen doch selber nicht, wie sie gerade ausschwätzen sollen. Ihr eigenen Narrativ sind sie sich doch selber unsicher. Also. Ja, und ich meine, das erwarten. Studie durchgeführt, ne? Also, was hat Untersuchungen gemacht und so. Ja, Untersuchungen in Anführungszeichen. Ja, wäre natürlich gut, wenn man dann weiß, genau, was man untersuchen will. Und wenn es dann wieder so schwammig klingt, dann ist es ja auch ein bisschen zu bezweifeln, was da, also, dass das so klar war vorher. Das ist natürlich das Ziel. Wir können also mindestens 5 Strategien ausmachen, die nicht per se rechte Strategien sind, sondern die eigentlich sowas wie das A und O des Influencer-Innenhandwerks sind. Wir haben aber auch hoffentlich so ein bisschen deutlich machen können, dass die neuen Rechten und insbesondere die Identitären dabei explizit politisch sind. Ihr Engagement ist politisch und so kann Martin Sellner in seinem Buch auch schreiben, unsere Eitelkeit ist politisch, ist praktisch. Ja, noch besser Moment mal. Bringt es eigentlich. Das Private ist politisch, kam aber von links. Papier ist geduldig, ne? Und Eitelkeit ist auch privat, dementsprechend ist sie politisch. Eben. It's closed. Es ist echt. Er hat gerade im Endeffekt. Hier ist unsere Zusammenfassung und unsere Zusammenfassung ist, die machen das Gleiche, was andere Influencer auch machen. Da hätten wir uns locker 17 Minuten sparen können. Eigentlich sagt er ja aus, dass die Leute einfach erfolgreich sind mit dem, was sie tun, weil sie ja eindeutig erfolgreich genug sind, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Zu Mittel, ne? Also ja, ich weiß, ja. Aber überhaupt hier, kein Vergleich, also auch das ja. mit der Katja Dingsbums-Itch da irgendwie, die hat ja auch viel mehr Aufmerksamkeit als jetzt diese komische von den Identitären, die ich, bevor ich das da gesehen habe, überhaupt gar nicht kannte. Und ja. Aber das ist auch genau der Punkt, zu dem ich meine. Weißt du, du kannst nicht irgendwie sagen, hier, das ist ein riesengroßes Ziel, ja, wenn es nicht ein riesengroßes Ziel ist, weißt du, und wenn das nicht mal wirklich so ganz klar sich rauszutrennen ist, wie du es am Anfang irgendwie präsentiert hattest. Am Anfang hieß es ja hier, die Neurechten, die übernehmen das Internet und das ist voll schlimm und jetzt mittlerweile ist halt irgendwie, okay, der ist halt ein Influencer, der macht Influencer-Sachen, okay. Okay, wow, spannend. Beef und Antwort. Wie eigentlich sein ehemaliger Co-Leiter der österreichischen Identitären, Patrick Lehnert, auf den Punkt, der sich auf seinem Blog mit der Thematik auseinandergesetzt hat und der gar keinen Hehl daraus macht, zu sagen, wir setzen auf Influencerinnen und Influencer zur politischen Stimmungsmache. Im Hinterkopf steht dabei immer... Was ist das für ein Satz von diesem Lennart? Dabei spielen Intellektuelle eine Schlüsselrolle. Heute würden wir sie wohl passender als Influencer bezeichnen. Fuck, zeigt mir den Intellektuellen unter den Influencern. Bitte. Bitte zeig ihn mir. Wo sind die denn? Katja Krasewitsch oder wie sie heißt? Kraller. Bibi Blocksberg oder hier ja. Le Floyd oder was? Die richtigen Influencerin vom Staat gesponsert, ne? Oder? Ja. Tarik Tesfu, der Influencer, der ja, Alter. Der intellektuelle ja. Influencer. Ja, ja, Rassismus gegen Weiße gibt es nicht. Haha. Metapolitik besteht nur darin, neue Influencer aufzubauen und etablierte Influencer zu überzeugen, um letztlich eine Verschiebung des gesamtgesellschaftlichen Klimas zugunsten der eigenen Idee zu erreichen. Wenn man Kulturfaschismus, weil es von den Rechten kommt. Wenn man das aber zugrunde legt, dann habe ich ja irgendwie Angst vor Funk, weil ich habe das Gefühl, da sollen neue Influencer aufgebaut werden und etablierte Influencer überzeugt werden, um letztlich eine Verschiebung des gesellschaftlichen Klimas zugunsten der eigenen Ideen zu erreichen. Das ist schon erstaunlich, ne, dass man so nicht merken kann, wie man selber das macht. Ne? Also. Ja gut, das ist ja jetzt ein Zitat von dem ehemaligen Co-Leiter der Identitären Bewegung. Aber dass ja, die Jungs da mit Straight Face auf der Bühne stehen können und das einblenden können, ohne auch mal drüber zu reden, dass das auf der anderen Seite genauso ist. Und zwar schlimmer, wie OPEX bemerkt hat, weil wir auch noch dafür bezahlen. Finde ich auch, ja. Das mache ich auch. Die Theorie des italienischen Kommunisten Antonio Gramsci und dessen Konzept der kulturellen Hegemonie. Gramsci, nein! Oh mein Gott, Alter, Adorno und Gramsci und Horkheimer, alles einfach nur, ja. Oh mein Gott. Oh. Aber es ist eine Verschwörungstheorie, Gramsci gibt es gar nicht. Das haben die Gramsci. Rechten erfunden. Okay, Gramsci hat beobachtet gehabt, wie Leute halt irgendwie so eine Revolution gestartet haben. Dann konnten die halt irgendwie eine Fabrik einnehmen und mussten dann die eingenommene Fabrik wieder an die Leute abgeben, weil es hieß ja, wir haben keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Ohne Kultur bringt dir Politik nichts. Also du kannst die Fabrik einnehmen, du kannst die Politik einnehmen, also du kannst die Produktionsmittel an dich reißen. Aber wenn du die Kultur nicht bewegen kannst, dann kannst du, dann wird deine Revolution nicht von Erfolg gekrönt sein. Weißt du, und der Grund, warum diese Neurechten überhaupt so viel Erfolg haben, ist, weil sie nicht so zimperlich sind, wie diese von Trigger Warnings und Content Notifications umgebenen Linken. So, das ist halt der Unterschied. Weißt, ja, aber die Trigger Warnings, das ist ja auch wieder nur eine Strategie, um den Kontext zu verschieben, um eine kulturelle Hegemonie aufzubauen. Also, ja, auch das. Ja, Gramsci, also, Alter. Kulturelle Hegemonie, Antonio Gramsci und weiterentwickelt von Stuart Hall, sehr zu empfehlen. Junge, das ist doch kein Piss-Contest, Alter. Doch. Doch. Kann man politische Macht nur dann erringen, wenn man vorher die kulturelle Hegemonie errungen hat. Politisches Engagement ist genau deswegen bei den Identitären ein verdecktes. Es geht relativ selten darum, ob Ausländer jetzt rein oder raus sollen, sondern es geht erstmal auf der Oberfläche darum, ob die Kartoffel nun gutes deutsches Obst ist oder nicht, welches Snus ist besser oder mit welchem Messer man am besten germanisches Brettspiel schnitzt. Ganz nebenbei ist dieser Taschenspielertrick, wie man das nennen könnte, äußerst praktisch, wenn man Influencer und Intellektuelle zusammenlegt und man sich selbst als Influencer versteht, weil dann wird man automatisch zum Intellektuellen. Das wiederum passt ziemlich gut zu Identitären, denn sie tragen ein sehr intellektuelles, elitäres. Ich meine, das Lustige ist, er sagt gerade Taschenspielertrick. Also machen das halt alle politischen Ideologien so. Also es ist kein Taschenspielertrick, so funktioniert die Politik. Also erst kommt Kultur und dann flussabwärts von Kultur kommt Politik. Und dann kannst du das umsetzen, was du willst. Du brauchst eine kleine Clique von Menschen, die an einem Ziel dranbleiben können. Die müssen das 5 bis 10 Jahre machen. Und bis dahin tun sie ein bisschen Infrastruktur aufbauen, eine eigene kleine Zeitung etc. pp. Und so kannst du eine Kultur in eine gewisse Richtung verschieben. Ja. Nein, weißt du, kulturelle Hegemonie ist halt auch so ein tolles Ding, aber es wird immer halt die Kultur irgendwie eine Vorherrschaft überhaupt einnehmen können und sie auch langfristig behalten, wenn ihre Prinzipien und Werte auch so in der Realität Anklang finden. Weißt du, wenn du ein Land hast, das nationale Identität halt einfach seit Jahrzehnten einfach aufgelöst bekommt, ja, dann natürlich ist das dann irgendwie relevanter für die Leute. So, die kennen einfach schon das, was hier verkauft wird, ja, und entscheiden sich dann halt irgendwie eventuell dafür zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal lieber zu den Neurechten da. So, das ist verständlich, das ist ein Produkt aus der Zeit, in der wir jetzt leben, aber das sich einfach rauszugreifen und zu sagen, haha, guck mal hier, voll schlimm, ja. Ich finde es so. Ich find's geil, dass du das sagst, Taschenspielertrick, weil als ich früher noch links war, da haben wir die ganze Zeit über die Neoliberalen geschimpft und wie die kulturelle Hegemonie aufgebaut haben. Moment, mal, Abel, Moment. Ich war früher mal links, ja. Und was bist du jetzt? Das will ich wissen. Bist du einer von den Guten jetzt? Ich bin fanatischer Antiprogramm. Progressiver. Ja, und Kulturmarxismus-Zerschmetterer. Ja. Und wir reden so lange. Wir haben noch 12 Minuten. Das Image sehr gerne vor sich her, wie wir auch in diesem Beispiel sehen. Martin Sellner hat, als er noch einen offiziellen Instagram-Account hatte, mittlerweile unter anderem Namen, diesen Satz von Heidegger, selber glühender Antisemit, als seine Capture gehabt: Der Grundvorgang der Neuzeit ist die Eroberung der Welt als Bild. Er schreibt selbst auch in seinem Buch, dass er das als Bekenntnis und Eingeständnis auf seinem Instagram-Account benutzt. Und daran wird etwas deutlich, nämlich wie intellektuell, wie Sören gesagt hat, die sich gibt, nämlich wie gut ihm damit auch teilweise tatsächlich der Anschluss an eher akademische Milieus gelingt, die die Rechte vorher niemals geschafft hat zu erreichen. Und auf einmal erreicht sie. Also bei Heidegger kann ich halt sagen, dass ja, der hat keine akademischen Milieus erreicht, ne? Ja, das ist überhaupt auch schon wieder so einer von diesen super tollen Sprüchen aus diesem ganzen Vortrag. So, ja, hier, guck mal, der Heidegger, das war voll der Antisemit, so. Ja, aber die akademischen Milieus haben die Rechten nie erreicht. Ja. Also im soziolinguistischen Konstruktivismus, was halt der linken Identitätspolitik zugrunde legt als Konzept, also auch des Multikulturalismus genauso wie des Intersektionalismus ist halt Heidegger ein wichtiger Beispiel philosophischer, um das Konstrukt aufzubauen. Also die komplette Linke, die komplette Republika dreht sich selber um Heidegger, aber man hat halt selber nicht so oft die Quellennachweise der eigenen Ideologie gelesen, der man verfolgt. Also, ich verstehe den Satz nicht. Ich bin so ein Intellektueller, ich verstehe den nicht. Der Grundvorgang der Neuzeit ist die Eroberung der Welt als Bild. Naja, die Medien, ne? Ja. Achso, also das heißt so viel wie die Neuzeit zeichnet sich dadurch aus, dass halt Medien existieren. Genau. Oder wenn die Macht über die Bilder hat, hat dann eben auch die anderen. Bevor du die Zeitung hattest, bevor du in der Stadt gelebt hast, weißt du, die Umbrüche, dass die Neuzeit Zeitung und große Städte gebracht hat. Und Faschismus. Und Kommunismus. Die zumindest an den Rändern durch sozusagen dieses pseudo-intellektuelle Image. Das andere ist, er benutzt sozusagen dieses Theorem, dieses Theoriefragment von Heidegger, diesem Antisemiten, weil es auch eben eine rechte Kulturkritik ist und er kann sie sozusagen strategisch benutzen. Und genau das tut er, denn was er macht, ist ja die Eroberung der Welt im Bild, die Eroberung des Politischen durch Bilder, Emotionen, Geschichten. Und erst in zweiter Hand über sozusagen krasse politische Informationen. Und es hat einen dritten Vorteil, den Sören schon genannt hat, diese Theorien vor sich herzutragen. Man kann sich nämlich als wahnsinnig intellektuell darstellen und deshalb tun eigentlich Identitäre auf Instagram nichts lieber als Bücher zu fotografieren, wie wir in diesem Bild sehen. Es hat aber für uns als BeobachterInnen auch einen Vorteil, nämlich dass alles, was da passiert, ist nicht nur in den sozialen Netzwerken da und liegt offen vor uns, sondern wir wissen ziemlich genau, was die strategischen Überlegungen sind, wie bei diesem Heidegger-Zitat, so auch in diesem Video. Unser Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache. Das stammt aus einem Video aus dem Jahr 2016. Sellner sagt, unser Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Was er damit sagt, ist, wir wollen gar nicht diskutieren. Wir wollen auch gar nicht wirklich überzeugen. Wir wollen nicht in den Diskurs eintreten. Und wenn wir uns das anschauen, was in den sozialen Netzwerken passiert, dann glaubt natürlich auch niemand, dass nur weil Melanie Schmitz irgendwas Rassistisches singt, rappt in dem Video, Leute massenhaft zu Rassisten werden. Es geht um den zweiten Teil des Satzes, nämlich schrittweise die Sprache zu verändern, zu einer Normalisierung beizutragen. Wenn Rassismus so nett daherkommt. Machen die Linken nie. Nein, würden sie nie machen. Also, zu versuchen, irgendwie ganze Begriffskomplexe zu entkernen und mit neuem Inhalt zu versehen. Keinesfalls würden Linke das machen. Auch gar nicht, um die Leute dahin zu bringen, dass sie die Worte so benutzen, dass sie den linken Ansichten dienen. Ich finde das Zitat von Sellner für den Arsch. Ja. Unser Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs. Ende. Mehr muss ich nicht hören. Dass ich den nicht brauche. Ja, und wir haben da auch damals, als das Video rausgekommen ist, hatten wir das auch in der Sendung drin und haben das auch damals schon so darüber geredet. Und auch wenn ich das jetzt gerade wieder in dieser Woche mit dieser Hard-Aber-Fair-Sendung und diesem, wie die alle freigedreht sind mit diesem AfD-Politiker, das ist quasi genauso. Da kann man genau den gleichen Spruch drunter machen. Wir wollen nicht mit den Leuten reden, und wir wollen das alles ausschließen und in unserer kleinen Traumwelt hier irgendwie leben, wo alles so ist, wie wir uns das vorstellen. Ja, klar, und ja. Sie haben wochenlang überlegt, ob sie mit so einem AfD-Mann überhaupt auf die Bühne gehen oder so. Ja, oder halt auch noch peinliche Tweets absondern, wo es ihnen sozusagen, ja, es tut uns leid, aber wir müssen ja. Wir können ja nicht anders, die böse Demokratie zwingt uns dazu. Ja, aber wisst ihr, was mich so aufregt ist, wenn ich Geld dafür bezahlen würde, mich da irgendwie hinzusetzen und irgendwas über neue Rechte zu hören, und dann dauert das halt aus einer halben Stunde von Redebeitrag ein zwei Drittel der Zeit, bis der Typ mir wirklich ein Argument bringt und zeigt, wie sich die Rechten selbst darstellen, ja. So, und im Endeffekt sich selbst ja irgendwie entwaffnen, ja, und erstmal anfängt drüber zu reden, ja, bei Instagram, ja, so, ja, cool, Alter, auch, super, du hast eine halbe Stunde, hast du einfach jetzt 20 Minuten davon hast du verbraucht, finde ich. Und man muss halt immer das Gefälle mitdenken, was wir vorhin auch schon öfter hatten, dass halt hier auf der einen Seite eine Gruppe von Leuten steht, die von Porsche gesponsert sind, die mit Geld von Demokratie Leben gefüttert werden, die eine Stiftung oder drei oder vier haben und einen Verein und was weiß ich. Und dagegen stehen Leute, die sich so weit außen praktisch auf der anderen Seite befinden, dass sie halt nicht über diese Mittel und nicht über diese Wege verfügen. Der Kampf hier ist doch... Wie viele Leute erreicht die Republika, wie viele Leute erreicht Funk und wie viele Leute erreicht der Kanal von Martin Sellner? Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Republika jetzt Geld vom Demokratieleben kriegt. Ich glaube, das das meinte ich allgemein bezogen auf die solche Blase, Leute, auf der ja auch Stegmann und Co. kommen. Wenn ich mich richtig erinnere, kriegt die Republika aber Geld vom Bundesministerium für Forschung und Entwicklung. Zumindest war das mal so. Ja, diese ganze Nummer mit den Hausdurchsuchungen und den Beschlagnahmungen und noch eine Anzeige und so weiter. Das ist ja auch eine Taktik, die Möbel macht und die kann man ja auch gegenseitig, also auf der anderen Seite, gar nicht anwenden. Ne? Und es gibt ja auch eine relativ frische Karikatur aus Österreich, wo man einen Typ mit so einem kleinen Flammenwerfer sieht, der die Motten verbrennt und die Motten haben hinten so ein IB-Zeichen auf dem Rücken. Und da frage ich mich halt auch, Verrohung des Diskurses, bla bla bla, der ganze Scheiß, aber ich kann doch nicht, egal wer die Leute sind, kann ich Leute nicht als Motten malen, die ein Ungeziefer Vernichter mit einer kleinen Fackel verbrennt. Das macht man einfach nicht. Das ist ja die einfachste Art, hier die neue Rechte und Martin Sellner persönlich mit seiner so Person bloßzustellen, im Widerspruch, ja, wäre, wenn er hier diesen Clip zeigen würde und parallel dazu noch einspielen würde, wie Martin Sellner auf irgendeiner Demonstration halt war und dann gab es da einen Stuhl und man konnte sich mit ihm zu einer Diskussion hinsetzen, weißt du? So, da einfach nur zu zeigen, so der einerseits sagt er hier, wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache, aber andererseits macht er so eine PR-Aktion, wo er sich da hinstellt und sagt, guck mal, diese Linken da, die trauen sich nicht mit mir zu reden. So, das ist alles, das wäre sein Beitrag, aber das kann man dann nicht zu einer halben Stunde melken. So, warum war da ein Zitat von Adorno und Horkheimer? Warum? Warum Gramsci? Was soll das? Ah. Ja, weil sie natürlich merken, was das für ein Quatsch ist, aber das immer nur bei den anderen sehen. Da muss der arme Horkheimer herhalten. So sympathisch aussieht und dann auch noch Wiener Schnitzel kocht, dann kann er so schlimm ja nicht sein. Das vielleicht ganz verkürzt und zugespitzt, das Kalkül. Ja, war sehr verkürzt und zugespitzt. So viel Schnitzel kann der gar nicht braten, dass ich mir diesen Spruch anhöre und mir denke, dass das ein vernünftiger Spruch ist. Ja, soll er sich selber unsympathisch gestalten jetzt oder was auch, ne? etwas anderes an diesem Zitat ist beachtlich. Als wäre es eigentlich besser, wäre es, wenn er dann auch in so einer braunen Uniform auf. Könnten wir das verpflichtend machen, dass die Nazi-Influencer alle auch eine braune Uniform, damit jeder gleich weiß, Vorsicht, ne, Kopf einziehen, hier kommt ein Richter. Vielleicht auch noch so eine Mütze oder ein Bart. Armbinde. Nämlich seine Herkunft. Sellner hat es geklaut von diesem Mann hier von euch links im Bild. Götz Kubitschek, Stichwortgeber der neuen Rechten in Deutschland, Stichwortgeber auch der AfD, der in so einem kleinen Haus in Schnellroda lebt. Und es kommt aus einem Buch, das 2000... Was nie erwähnt wird, ist, dass der Typ psychologische Kriegsführung bei Bund an Posten hatte. Und dass man sich vielleicht jemand, der militärisch trainiert für psychologische Kriegsführung ist, dass man da vielleicht besser aufpassen sollte, wie man analysiert und was man so denkt und sagt und sich den anguckt. So. Was für eine Einordnung ist, der in einem kleinen Haus in Schnellroda wohnt? Wollte ich auch gerade sagen. Ja, diese Ortsbezeichnungen, die sind wirklich über. Ne? Also was ist jetzt wichtiger? Schnellroda oder hat einen Hintergrund in trainiert für psychologische Kriegsführung? So, militärisch. So. Relevanz ist kein Kriterium. Hat sich nicht so gut angefühlt, wenn er das jetzt erzählt hätte. Ja. Und ist ja auch überhaupt kein gängiger Vorgang, dass jemand irgendwie ein Zitat von einem Vordenker seiner Bewegung verwendet, oder? Ist auf jeden Fall geklaut, ja. Klar. Die in Provokation hieß und etwas so etwas wie die Bibel der Identitären geworden ist. Und darin schreibt er auch, denn daran muss sich der Provokateur messen lassen, was nicht in den Medien war, das war nicht. Das ist ein Satz, den man so oder so ähnlich auch woanders lesen könnte. Und es ist im Grunde der Kern dessen zu verstehen, wie die neue Rechte... Wo wollte er das gerade? Wollte er uns gerade, also mein Pavlovsches Gehirn sagt, er meint Goebbels. Oder ein Satz, wie er auch woanders stehen könnte. Kohärenter Vortrag ist nicht ganz dein Spezialgebiet, oder? In sozialen Medien funktioniert. Es ist nämlich die komplette Mediatisierung politischen Handelns. Eine politische Aktion steht nicht für sich selbst, ist nicht um ihrer selbst willen da, sondern nur darum, medial gespiegelt zu werden. Und wenn man keinen Zugang zu den großen Medien hat, den sie ja auch haben, aber nicht durchgängig natürlich, dann schafft man sich eben seine eigenen Medien und verstärkt das durch die Logik der Plattform, indem man die so gut spielt, dass sie da eben vorkommen und da von da auch in den Mainstream sickern. Etwas anderes daran ist noch interessant, nämlich... Wieso kann er das bloß so gut? Ne? Was hat nämlich Fähigkeiten, das Wissen zu ja. Die haben Zugang zu den großen Medien, sagt der Typ, der irgendwelche Doku-Scheiße für den öffentlichen Rundfunk produziert. Ja. Mit falsch dargestellten Interviews. Du kannst nicht leugnen, dass Martin Sellner und Kubitschek eigentlich jede Woche Gast in irgendeiner Talk in dem Moment. Das waren die Grünen. Die Grünen, scheiße. Grünischek. Tut mir echt leid, ich habe mich da vertan. Dass all das, was sie da tun, sehr instrumentell gedacht ist. Diese Plattformen sind für sie Waffen, Instrumente in einem... Genau wie deine Dokumentation. Das sind auch nur Waffen und Instrumente. Wie Martin Sellner es selbst nennt... Wo sind denn eigentlich die Kinder? Im Titel steht, die Kids are alt-right. Wo sind denn jetzt die Kinder? Ey, die gucken YouTube und den Martin Sellner da drin. Ah, und dann ein Netzwerk. Und dann werden sie durch die Weltraumaffen weichgespült und dann weitergeschickt, oder was? No, wir sind doch eh nur Systemlinge. Und die sagen, Mami, ich will keine Kartoffeln mehr. Der Martin hat gesagt, das ist schlecht. Das ist undeutsch, Mutter. Ja, aber gelb, die Kartoffeln sind gelb, da wären wir wieder bei der gelben Angst. Wer ist also die kontrollierte Opposition? Ja, aber die kommen doch nicht aus China, warum? Nennt Infokrieg. Das ist sein YouTube-Header von vor wenigen Wochen noch gewesen. Willkommen im Infokrieg, sagt er da. Und das ist interessant, weil das genau die Brücke ist zwischen dem Theorie-Background der neuen Rechten, der sozusagen immer glaubt, Gesellschaft ist Krieg, Auseinandersetzungen geht zwischen Freund und... Ja, das glaubt ihr überhaupt nicht, ne? Deswegen machst du ja auch solche Dokumentationen, weil das ja alles nicht Krieg ist. Weil das ja alles nicht Kulturkrieg ist, 24/7. Deswegen gibt es ja auch diese Republika-Veranstaltung da auch überhaupt gar nicht. Und deswegen sind ja auch diese ganzen Talks, die da gehalten werden, nicht so beschaffen, wie sie beschaffen sind. Weil das ja nicht alles Kulturkrieg ist. Wann ist dein Stahlbart? Oder ja. Mit Roger Scruton, dass der mit einem Whackjob von einem Journalisten aus dem Amt rausgehauen worden ist. Das war auch kein Teil von einem Kulturkrieg. Sowas gibt's nicht. Also. Ja, das kenne ich nicht, aber ich meine, ist ja nicht umsonst so, dass sie diesen Gramsci und Adorno-Kram da irgendwie rausgefischt haben, der jetzt plötzlich rechts ist. Ich möchte auch noch mal an die Geschichte hier Causa Ibiza erinnern, an der auch Journalisten maßgeblich beteiligt waren, ne? Ja, gibt alles nichts. Ja, wobei ich das noch ein eher schlechteres Beispiel finde, weil ich meine, dass der Typ da irgendwie halt ein Politiker ist, der irgendwie damit angibt, dass er irgendwelche Sachen irgendwie drehen kann. Ich meine, gut, vielleicht wird er ja EU-Kommissionspräsident jetzt, müssen wir eigentlich mal vorschlagen. mit der Vita da. Und ist, finde ich, noch was anderes als dieses 24-7, wir müssen euch mit einem Pay-Gap irgendwie prügeln und mit der Luxussteuer, bis dann endlich sämtliche Fraktionen von allen Parteien aus einem Rohr irgendwie Luxussteuer schreien und so ein Kram, was bei öffentlichen Medien passiert. Und ein Talk über Periodengerechtigkeit hatten wir ja auf der Republika auch schon vor Jahren, bevor der ganze Kram losgegangen ist. Ja. Aber ja, Infokrieg. Infokrieg ist was die Rechten meinen. Die sehen das alles 24/7 hier in Auseinandersetzung. Ja, alles klar. Und Feind und deswegen auch Öffentlichkeitskrieg ist und dem, was sie da in den sozialen Medien veranstalten. Die schönen Bilder, die wir also gesehen haben, die lustigen Webvideos, die Kochvideos, sind also Teil eines Krieges und sie tragen diesen Krieg. Pardon, ich trinke mal einen Schluck. Stumpfe Waffen, ey, so Kochvideos. Die tragen diesen Krieg also in die sozialen Plattformen. Instagram wird auf einmal eine Kriegsplattform. Das aber sind zwei Seiten des gleichen Krieges. Die schönen Bilder sind der designte Hass und auf der anderen Seite, ganz selbstverständlich, gibt es natürlich Hate Speech und Trolling, die auch selbstverständliche Mittel dieses Infokrieges sind. Schöne Bilder und Hass sind Teil. Ist aber interessant, wie er jetzt so ganz schnell auf einmal zu seinem Narrativ kommen will, ohne dafür weitere Ausführungen zu machen irgendwie. Das ging mir jetzt ein bisschen holter die Polter von zu Hass und Hate Speech. Kochvideos sind Hass. Ja, Influencer-Fotos auf Instagram sind Hass. Kriegsplattform, ich weiß nicht. Das ging mir jetzt irgendwie. Man hat das Gefühl, sie hätten das Fazit geschrieben, bevor sie den Rest gemacht haben. Da hat er den reingerammt, ohne vorher drauf zu spucken. Sag's doch gleich. Nein. Den Sellner? Nein, ich wollte einen schmutzigen Witz machen. Nein, aber ja, der Sprung Teile des gleichen sein. Infokrieges. Nur, dass die zweite Medaille noch einen eigenen Namen trägt. Sie heißt Emokrieg. Und Martin Sellner schreibt in seinem Buch, diesen Emokrieg können wir nur gewinnen, wenn wir die Ebene der reinen Fakten verlassen. Wir brauchen eine moralische Rechtfertigung unserer Position. Es ist also... Ja, da fällt mir direkt dieser Spruch ein. Wie war das nochmal? Identitätspolitik? Das wird nur bei den Rechten gemacht. Bei uns wird Gerechtigkeit gemacht. Ja, Republika, dieses Jahr. Emo-Krieg. Genau das, was wir sehen, wenn wir uns... Irgendwelche bunthaarischen Leute vor, die sich gegenseitig erschießen und dabei weinen. Aber Emo-Krieg, allein mit so einem Begriff fällt jemand für mich schon aus der politischen Arbeit als irgendwie zurechnungsfähig raus. Tut mir leid. Aber gab es nicht mal einen Emo-Krieg in Australien? Und da haben die australische Armee... Das war November, 2. November 1932, der Emu War, also known as the Great Emu War, was a nuisance wildlife management military operation undertaken in Australia over the latter part of 1932. Da haben sie das Militär losgeschickt, um Emus zu erschießen, und das Militär hat verloren in Australien. Also Schieße. Den Emu-Krieg, den gibt es schon wirklich. Aber Emus, ne? Und wir erinnern uns vielleicht auch noch an vorletzte Woche oder letzte Woche, als uns dieses Foto von dem ertrunkenen Mann und seinem Kind von der mexikanischen Grenze ständig unter die Nase gehalten wurde und gesagt wurde, oh, guck mal, wir wollen den Emu-Krieg gewinnen, deswegen zeigen wir dir tote Menschen, guck mal. Ja, warte, oder wenn es um Carola Rakete geht, denkt doch an die ganzen ertrunkenen Menschen, die sonst vielleicht gar nicht losgefahren wären, wenn sie nicht wüssten, dass die Sea-Watch da draußen ist. Also Emus könnten auch in Zukunft auch so elektronische Kühe sein. Aber ja, Alan Kurdi, das ist ja auch ein Emo-Krieg. Also. Ja, diese ganze Unterdrückungsolympiade ist ein einziger Emo-Krieg. Gelbe Angst ist auch Emo-Krieg. Wir Frauen kriegen weniger Geld und wir müssen mehr für unsere Tampons zahlen und wir sind unterdrückt. Ja, aber Emotionalität wird ständig für Propaganda verwendet. Es ist einfach normal, das macht man so. Ja, aber guck mal, mit dem Zitat meint er jetzt, dass er Fake News machen möchte oder meint er, dass die Gefühle wichtiger sind? Die haben das auch wirklich so, das Zitat hingedreht, dass du nicht weißt, was gemeint ist. Also diese Emo-Krieg können wir nur gewinnen, wenn wir die Ebene der reinen Fakten verlassen. Ja, ich will das Buch nicht auch noch lesen, aber mich jetzt interessiert. Ja, es kann auch verstehen, dass sie die Fakten verlassen, um überhaupt mithalten zu können im Krieg sozusagen. Also es muss ja nicht unbedingt von denen ausgehen. Aber weil ich meine, es ist ja wirklich so in den Medien, das Foto von Alan Kurdi hier, guck dir das Bild an, deswegen fuck Borders, fuck Law, fuck the Immigration Law. So ist es ja gelaufen. Also. Ich meine, was ist daraus passiert, einfach mal ehrlich zu sein mit Leuten? Einfach ja, einfach das ist vorbei. OPEX. Vorbei, OPEX. Dann bringt das ja nichts. Dann lautest du dich nur selber. Ja, auf jeden Fall, der Evil kauft schon wieder ein Buch und ich meine, der Herr Sellner heißt ja schon Sellner. Das ist ja, der ist gut auf Verkäufer halt, du Mitsch. Komm, Alter, Chris, das kannst du besser. Vor allem Instagram angucken, aber auch YouTube. Es geht nicht um Fakten, sondern es geht um emotionale Überwältigung. Man verlässt den Raum des Faktischen, um den Gegner, also uns, die liberale Gesellschaft, seine eigenen Stärken zu berauben. Hier die liberale Gesellschaft, ja. Doch halten Sie sich an die Regeln, an die Liberalen. Boah, Alter, einfach diesen Screenshot hier machen, so von dem Ding Screenshot machen und anstatt Martin Sellner und Britney Pettibone da irgendwie Islamisten hinstellen oder irgendwie Antifas hinstellen und dann sagen, da, bitteschön, da, ist doch genau dasselbe Ding. Exakt dasselbe Ding. Die arbeiten alle mit so dreckigen Taktiken, die einfach nur dazu gedacht sind, Leute auf ihre Seite zu bekommen für eine kurze Zeit, damit sie hoffentlich mal ein bisschen Geld reinwerfen. Cool. Ja, sogar ich habe gelesen, dass das bald auch für Produkte gemacht werden soll. Dass im Fernsehen so kurze Filme laufen, wo ein Produkt total begehrenswert und toll dargestellt wird und die Menschen, die es konsumieren, total glücklich. Und dann soll das dafür sorgen, dass die Menschen das mehr kaufen. Habe ich gelesen. Drollig. Was es gibt. Ja. Und das bietet sich an, weil, wie Sellner selber schreibt und womit er vielleicht auch ein bisschen Recht hat, ist, für Gefühle gäbe es eben keine Gegenargumente. Dass sie das machen, ist an sich aber auch wenig überraschend. Wie Patrick selber gesagt hat, suchen sie halt nicht den Diskurs, sondern sie wollen ihre eigene Sprache und dementsprechend brauchen sie auch keine Fakten. Und das ergänzt sich sehr gut mit Instagram, weil Nähe, Emotionen, das passt zu dieser Plattform. Das Hauptziel, was sie mit diesem Emo-Krieg verfolgen, ist, ein Gruppengefühl zu erzeugen. Und dafür braucht man eben keine Fakten, sondern emotionale Bindung. Man arbeitet daher an einer, wie Sie es nennen, Kontrakultur. Und das ist dann eine Gesamtheit aus eigener Musik, aus eigener Literatur, aus eigenen Witzen, aus Klamotten, wie wir gesehen haben, und auch einem Bier, verkauft durch die eigenen Influencerinnen und Influencer und getragen eben von dem Gedanken, wir müssen erst die Kultur erobern, bevor wir unsere politische Revolution, die sie sich zweifellos erträumen, umsetzen zu können. Es ist unglaublich, ja. Ne? Ich sag mal, irgendwelches beschissenes Bier für Gendergerechtigkeit hatten wir ja bei uns auch schon in der Sendung. Also. Ja, also. Ja, aber es klingt jetzt irgendwie nach ganz normalen Marketingmaßnahmen. Ja, aber du kannst doch heute mittlerweile zu jeder Brauerei gehen und sagen, ich will 2000 Flaschen von Gebräu XY White Label, mach mir mein Logo drauf. Das ist doch jetzt nicht, ich keine Ahnung. Wir haben, ich habe das mal für meinen Vater zum Geburtstag gemacht, meine Güte. Also ich keine Ahnung. Du warst aktiv am Emo-Krieg beteiligt, Abel. Wie warst du, Veteran des Emo-Kriegs 2017? Viel Bier. Und Sprachspiele und Gamestein und Gramsci. Werden im Emo-Krieg eigentlich Emotes verschossen? Ja, sehr viele sogar. Wütende Facebook-Bilder. Es ist also auch gar kein Wunder, dass in diesem Bereich Geld fließt. Und diese Aufgabe kommt vorrangig dem Verein 1% zu, unter anderem gegründet von Götz Kubitschek. Und der finanziert nun ein Format von Alexander Kleine, ein Format von Melanie Schmitz, den Rapper Komplott, dessen T-Shirt wir gesehen haben, aber auch das Ruhrpott-Roulette, von denen dieses Headstape-Musikstück kam. Wir sehen also, es wird Geld in die Hand genommen, um diesen Kulturkampf von rechts zu führen. Ja, ich meine, andererseits sponsert er auch genug Kanäle und so. Den Tarek, die Susi Greim. Nee, Moment mal, aber der Unterschied, Mama. Hier wird das Geld durch Spenden eingeworben bei 1%. Die bekommen das so nicht von irgendwem in die Hand gedrückt. Ihre ganzen Gegner kriegen dafür Geld vom Staat. Du hast wieder Staat einfach gesagt. Weil ihm so viel Bedeutung eingeräumt wird. Das Ganze, damit haben wir angefangen, sollte uns allerdings gar nicht so überraschen. Denn zum einen, das alles passiert ja auf den Plattformen, auch, auf denen auch wir unterwegs sind. Aber etwas anderes ist viel entscheidender, nämlich die Rechte war immer schon auch gegenkulturell unterwegs. Sie war nur nicht so attraktiv für den Mainstream. Und das ist das, was uns dann vielleicht tatsächlich überraschen sollte, wie anschlussfähig sie plötzlich an den Mainstream zumindest aussehen. Auch das theoretische Backup ist nicht so wirklich. Wenn aber die bisherigen Kulturschaffenden alle hingehen und sagen, ihr seid Nazis, nehmt mal Afrika auf und ich mache jetzt ein Flüchtlingsheim auf, ein privates, und wie könnt ihr nur so gemein sein, nur weil ihr nicht in einer großen Villa mit Wachschutz und Zaun und so in einem guten Viertel lebt und so weiter und so fort. Klar wird da die andere Seite anschlussfähiger. Natürlich möchtest du nicht ständig eine Moralpredigt gehalten bekommen, so wie das momentan auch, wenn ein Kumpel von mir guckt Fernsehen, ich gucke ja eigentlich kein Fernsehen, und wenn ich bei dem bin, läuft dann irgendein Krimi und ich denke mir so, ja, muss in dem jetzt auch noch, muss hier noch ein Schwulenproblem abgehandelt werden, muss das noch gemacht werden, wenn mich die Kultur irgendwann nicht mehr anspricht, die mir vorgesetzt wird, dann suche ich mir was anderes. Ja. Wenn was mit dem wirklich neu Overton-Window verschieben zu übel meint, was ja letzten Endes zur Zeit passiert. Also es wird ja immer weiter verschoben. Also ja, ich meine, der Drive, es ist ja die Frage, ob das jetzt ein Ruck ist nach rechts oder eine Flucht ist von links. Ne? Also das ist ja auch häufig die Behauptung, dass diesen komischen Vorstellungen so schlecht klargekommen wird, dass man dann eben nach rechts flüchtet. Ja, das haben sich auch viele Leute gemacht. Und wenn das viele Leute machen, dann machen das ab und zu mal welche, die nicht ganz so doof sind. Und dann kommt dann auch mal was bei raus, so was wie die Medien dann Kampagnen hier und so, finde ich. Das ist dann auch schlimm. Auch die Nazis, Neonazis der 90er und Nuller Jahre haben ihre Idee der nationalbefreiten Zonen gerade in Ostdeutschland mit Gramsci begründet. Es gibt also auch eine theoretische Kontinuität zu den Neonazis und es gibt eine historische Kontinuität zu den ultrakonservativen Denkern der Zwischenkriegszeit. Was hier tatsächlich dazu kommt, ist ein Verständnis von Gesellschaft, nämlich eines, das auf Zuspitzung, Krieg und Konflikt beruht und der Logik von Plattformen, und beides passt so gut zusammen, dass das vielleicht ein Teil der Erklärung ist, warum sie verhältnismäßig erfolgreich und eben auch gefährlich sind. Denn sie sind gefährlich. Sie sprechen eine jugendliche Zielgruppe an, die auf der Suche nach einem Identifikationsangebot ist. Und wir haben das gezeigt, sie tut das durchaus ansprechend und überzeugend. Vor allem aber, ja, das finden wir viel wichtiger, überzeugend. Ja, zwischen wir und sie nicht klappt, ne, tatsächlich. Was das ist doch schon wieder vollkommener Quatsch. Sie tun es durchaus überzeugend. Ihr habt überhaupt nichts gezeigt. Ihr habt drei Clips irgendwie gezeigt, wo die Leute drüber gelacht haben. Und ihr habt ja auch gezeigt, weil er wusste, dass es witzig ist, wenn der Sellner da steht und irgendwas von Kartoffeln redet. Und ihr habt überhaupt nicht gezeigt, dass das durchaus überzeugend ist. Also. Das, was sie gezeigt haben, ist, dass das von den Linken geschürte Narrativ von Hass macht hässlich im Endeffekt nicht das Kernproblem ist, sondern auch eben die Influencer überhaupt nicht nur durch Hass auf irgendwie das, was sie ablehnen, Publikum haben, sondern durch Liebe. Das, was denen auch jeder irgendwie sagt, weißt du, Liebe für das eigene Ding, weißt du, so, die promoten sich selbst. Ich hab Liebe für mein Ding, ja. Ja. Und dann kannst du halt aber suchen nicht so die Identitären, suchen haben, die neuen Rechten, die Nähe zur Kultur radikaler Trollforen wie zum Beispiel 4chan. In einem dieser Foren hat beispielsweise der Attentäter von Christchurch seine Tat angekündigt, den Livestream dort gepostet. Dieser Attentäter wiederum hat Geld an Martin Sellner gespendet. Und wir sehen, dass man die Symbole aus diesen Foren verwendet, die Witze, den Humor. Wir sehen also, dass die Identitären sich so sozusagen wie so eine Art Real-Life-Aktivitätsangebot der radikalen Rechten im Netz anbieten. Gleichzeitig liefern sie selbst mit ihren Ideologien neues Radikalisierungsfutter in diesen Foren. So sprach der Attentäter von Christchurch wahrscheinlich nicht umsonst in seinem Manifest vom großen Austausch. Gleichzeitig ist aber nicht alles schlecht, weil man kann auch sagen, dass die neue Rechte natürlich auch wahnsinnig beschränkt, rückwärtsgewandt und klein ist. Es ist natürlich super peinlich, eine Kartoffel zu schälen und davon zu reden, dass eine Kartoffel ausländisch ist. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und das liegt auch daran, wie sie soziale Medien verstehen, nämlich sehr instrumentell. Für sie sind es halt Waffen und deswegen ist es häufig auch wahnsinnig hölzern, wahnsinnig peinlich. Deswegen scheitern fast alle Mitmachaktionen und deswegen müssen sie Mitmachaktionen inszenieren. Und auch das sollte uns sozusagen, das ist der Hoffnungsschimmer, mit dem wir eigentlich enden wollen, zu sehen, wie schlecht gemacht am Ende natürlich auch. Ja, inszenieren, so wie du deine Interviews, mein Freund. Ja, weißt du, und genau, wenn er hier schon den Christchurch-Typen da erwähnt, ne? So, der Christchurch-Typ hat nicht nur Ethnonationalismus im Kopf gehabt, der hat halt auch gesagt gehabt, so, ich weiß ganz genau, dass ich halt von Leuten mit Absicht so reduziert werde, ja, und eben deswegen mache ich es halt erst recht, weißt du, um das Ganze zu beschleunigen. So, die eigentliche Gefahr dahinter wird hier gar nicht erwähnt. Nö, das wäre ja auch irgendwie viel zu kontrovers, das zu sagen, ne? Da müsste man sich ja mit den Leuten beschäftigen, die man da hat, ne? Aber, naja, die ganze Zeit ging drauf ab, irgendwie auf Instagram Mädels zu recherchieren, cool. Mann, Alter. Ja, überhaupt, diese ganzen Attribute, die er hier auspackt, die sind ja gar nicht, neu sozusagen. Ja, das ist ja aus der Hortenkiste auch. Das sind ja nur Vorurteile. Nichts davon ist nachgewiesen sozusagen hier, jedenfalls nicht in dem Talk. Es hat auch irgendwie, weißt du, apropos Intellektualität, dann irgendwie so einen Nachteil, sich über seine so zuvor als voll übel präsentierten Gegner irgendwie so lustig zu machen auf der Ebene von, ja, guck mal, ha, der ist so lächerlich, der schält eine Kartoffel, wie doof kann der sein? Ha, so, fucking Schimmer, Alter, was soll der Scheiß, der hat auch keinen Schimmer. Aber dass es strategisch durchaus gedacht ist. Sie kopieren ihre eigene Vergangenheit, sie kopieren andere, und daraus entsteht eben nichts Neues. Und deshalb möchten wir zurückkommen zu unserem Titel und sagen, naja, the kids are all white, vielleicht. Ne, so viel zum Thema, sie kopieren und es entsteht nichts Neues. Wir haben uns irgendein Lied genommen und es klingt so ähnlich und da knallt man all white daneben. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass wir mit unseren Streamtiteln ja auch irgendwelche Anspielungen machen auf irgendwelche Dinge. Aber ich stelle mich ja auch nicht hin und behaupte irgendwie, dass andere Leute irgendwie blöd werden, weil sie sowas machen. Ja, wir sind so originell. Mich hätte ganz gern eine Analyse der Altersstruktur interessiert, die der IB folgen oder dem Martin oder dem Malenki oder wie der heißt. Das irgendwie habe ich zu wenig Informationen. Ich bin unglücklich. Auch die Mitgliederzahl soll doch gar nicht so groß sein, die 500 oder irgendwie sowas. Was ist das denn? Keine Ahnung, aber es ist auch eigentlich egal. Also ich meine, das ist hier die Republika, wo die Republikaner sind. Da geht es nicht um Informationen. Da geht es auch um Kulturkampf nur. Ja, das stimmt. Wie viel kostet da ein Ticket nochmal? 400 Millionen Euro. Für die Information über den Emo-Krieg. 200 Euro für das normale Ticket, 700, wenn dich dein Arbeitgeber hingeschickt hat. Aha, cool, ja, und also würde irgendjemand von euch dafür 200 Euro zahlen, was man gerade gehört haben in einer halben Stunde? Nein. Nee, das sind ja noch ganz andere, viel bessere Vorträge. Das war ja jetzt hier sicherlich nicht der Best. Das ist ja nicht nur einer, das ist ja voll viele. Also. Du kannst ja auch zum Beispiel, glaube ich, Ingrid Brodnik noch sehen. Und kann ich auch sehr empfehlen. Oh Gott. Also ich mache mich darüber nicht lächerlich, auch wenn es lächerlich ist. Ich finde es auch immer lustig, dass es heißt, Gramsci und Adorno hat nichts mit Kulturmarxismus zu tun. Und dann wird hier... Du könntest Kulturmarxismus einfach nur an Zitaten von Linken erklären, die versuchen zu erklären, warum es das nicht gibt. So. Also ich kann einfach nur mir selber an den Kopf fassen. Also. Ja, es gibt es alles nicht, aber es ist eine Strategie von den Rechten. Ja, genau. Also es die Rechten machen das zwar, aber das gibt's nicht und die Linken würden sowas nie machen. Weil nichts. Fakten, wo wir nichts zu tun haben. Nichts wird, habe ich vorhin schon mal gesagt, nichts wird populär ohne einen Nährboden. Und ihr beiden da und eure hier Meshpoke, ihr seid doch auch dafür verantwortlich, dass die Leute abwandern, dass sie sich was anderes suchen, weil sie dieses Geschwätz nicht mehr ertragen können, dieses Schuld, Schuld, Schuld, Schuld, Schuld, Schuld, Schuld, das unterhält die Leute nicht. Nicht nur ein bisschen. Ich dachte, du sagst doch was. Die ganze Bahn hat Applaus. Wenn man das mal gemacht hat, ja. Da rennen sofort Leute schon weg, halt. Nein, weg hier. Vor allem bitte das Detail unten rechts auf dem Bildschirm. These kids are okay. Und darunter nochmal die Namen der Vortragenden. Ist schön, wenn man einer von den Guten ist. Gott. Das ist ja unerträglich. Also, Punktlandung. Wir gucken gerade auf Fragen. Nee? Haben wir noch Zeit? Eine Minute habt ihr noch. Wir wollen hier alles ausnutzen bis zum Get-No. Na klar. Wer hat denn noch eine Frage? So vielleicht so auf dem Weg nach draußen. Gleich hier vorne. Großartig. Ich werde gerne hinstellen. Ja. Ich wollte noch fragen, wie verschiebt man denn die Grenze dann wieder zurück? Also wenn der Diskurs dann nicht wenn der Diskurs nicht eingegangen wird, wie reagiert man denn jetzt darauf? Das ist die Frage. Also die Frage war, wie reagiert man darauf, wenn Sie ja nicht auf den Diskurs eingehen wollen, glaube ich. Das ist die Frage nach dem goldenen Gral, die wir gerne heute Abend bei ungefähr 10 Bier diskutieren könnten und keine Lösung fänden. Ich glaube, dass zu wissen und zu analysieren ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, auch zu wissen, wie das funktioniert, dieses Reizreaktionsschema zu verstehen, dass Sie das genau. Dafür musstet ihr jetzt wirklich hier arbeiten oder was, da liest man ein Buch über Werbepsychologie oder sowas und dann ist gut. Tut doch nicht so, als hättet ihr die große Analysearbeit von dem Herrn geleistet. Das ist halt wirklich aber so richtig pseudo-intellektuelle Antwort. Erstmal so mit Sarkasmus, so haha, ja, bei 10 Bier können wir drüber diskutieren, aber der macht seinen eigenen Standpunkt dadurch irgendwie ein bisschen marode dann. So, sag doch einfach, hey, ja, Overton-Fenster und so, lies bitte danach, es hilft dir im Leben so. Also, aber nicht irgendwie, ja, bei 10 Bier können wir drüber diskutieren, haha, voll cool. So. Lächerlich. Ja, merkwürdige Frage auf jeden Fall, aber klingt nach was denen im Kopf rumschwirrt, ja. Und auch auf dem Schirm. Die sprechen dann davon, dass hier irgendwie Netzwerke gebildet werden, während sie sich selber freiwillig in ihren Netzwerken einblocken, in den sozialen Netzwerken. Das muss man auch mal mit bedenken. Also das sind ja eigentlich auch Leute, die keinen Diskurs wollen, sondern den Diskurs verändern. Ja. Also sie stehen wirklich dem Sellner da einfach direkt gegenüber. Und dazwischen steht wie immer die breite Masse, die sich fragt, was wollen diese Extremisten von uns? Und sich nicht überwinden kann, den einfach ein paar hinter die Uhr waschel und Lokalverbot und dann ist gut. ...haben und Sören hat vielleicht noch eine klügere Antwort. Nee, also, weil es ist natürlich widersprüchlich. Einerseits wollen sie eine andere Sprache und sie begründen das ja selber mit dem viel zitierten Overtone-Window. Das heißt, man verschiebt die Sprache immer ein kleines Stück, bis irgendwann andere Sachen sagbar, denkbar und machbar werden. Gleichzeitig müssen sie dafür ja aber unsere Sprache sprechen. weil sonst funktioniert diese Verschiebung nicht. Und die Frage ist, wie man, solange sie unsere Sprache sprechen, irgendwie sie mit ihnen sprechen kann, sie widerlegen kann und so weiter. Ja, das ist eigentlich, dass es nur eine Emotionalisierung ist, dass es nur ein Emo-Krieg ist durch die Emotionalisierung, da kann man das auch adressieren. Da, so könnte man da zum Beispiel reagieren. Und trotzdem war halt seine erste Reaktion von dem Typen in Schwarz, als er das gefragt wurde, zu sagen, ja, dann können wir mal so mit 10 Bieren eine Runde darüber diskutieren. Weißt du, so die Rechten eben nicht schon mit einschließen. Der hat ja nicht gesagt, ja, dann geh raus und diskutier mit denen, weißt du? Klingt nach Enthemmung auf jeden Fall. Ab. Da heißt, ja, bleib bei uns, weißt du, bleib bei uns. Wir können dir das schon sagen, alles gut, weißt du? Wir hätten auch Angst, dass sie ihn umdrehen könnten oder so. Gib mir erstmal 10 Bier aus, ja. Nach 10 Bier auf jeden Fall, genau. So lächerlich, Alter. Gib mir erstmal 10 Bier raus, dann kann ich dir verraten, woran es liegt. Wie man Nazi wird, genau. Also, so unser einer Zuschauer hat das schön, X-Ray and Rage hat das schön ausgedrückt im Chat, und nach 2 Bier dann, und dann stecken wir den Zelda ins Gulag. Ja. Sprache sprechen müssen, um auch die Gesellschaft zu erreichen. Findet sich da vielleicht eine Lösung? Ich habe leider keine, aber vielleicht heute Abend. Ich habe keine, ja. Bei den außer Bier. Vielleicht zu vielen merken, dass andere Leute genauso die Beeinflussung vornehmen. Packen wir unser MacBook wieder weg. Also ich würde eigentlich meine Minute für Fragen einfach so formulieren und stellen und fragen, ja, ist es jetzt hilfreich, mit Rechten zu sprechen oder nicht? So, fertig. Weißt du, weil da hast du ja. Halt. Das hätte ich mich richtig gefreut, das ist schon recht. So, ich will da einfach eine Ja- oder Nein-Ding haben und nicht einfach nur, was ist ein Obertonfenster? Was ist subversive Propaganda? Ja. Ich bin gerade aufgewacht, wer bist du? Ja. Nein. Vielleicht. Warum muss man den Umständen entscheiden? Das ist Harambel-Mindset, der Systemin. Also hier als involuntary Chats, also kenne ich das gar nicht. Also, Chats, nicht Chats. Dass der eine sich da so, weißt du, scherzhaft da irgendwie kommentiert hat, ja, dann mit 10 Bier kriegen wir das schon geregelt, weißt du, das hat mich so richtig gekickt, einfach weil ich neulich nachgelesen habe, wie in der Sowjetunion der kommunistische Kodex für den modernen Mann da geschrieben wurde. Weißt du, dem wurde gesagt, ja, hier in 3 Stunden liegt das bitte vor. Da haben sich da irgendwie 3 Leute einfach besoffen und in 1,5 Stunden haben die da irgendwie so einen sich selbst widersprechenden 12-Punkte irgendwie Text geschrieben, wo es heißt, ja, der neue kommunistische Mann hier, der Mensch, ne, der wird ein toller Mensch sein und wird ein super Mensch sein. Und der zweite Punkt ist so, ja, wer irgendwie nicht arbeitet, der kann da auch halt einfach nichts essen. So, haha, voll cool, aber international sind wir super solidarisch miteinander. Und wer uns widerspricht, ja, der ist dagegen und der ist der Feind. Wir sind füreinander da, es sei denn, da sind andere, die mögen uns nicht und wir mögen die nicht. So, das ist genau dasselbe Ding. So, hört auf, euch dann auch mal irgendwie zu besaufen, wenn ihr wichtige politische Entscheidungen treffen wollt, Mann. Ja, aber so funktioniert Politik nicht. Davon abgesehen ist der Typ, der das Wort In-Group, Out-Group gecoint hat, der heißt William Graham Sumner. Das habe ich neulich erst erfahren, das wollte ich euch nicht vorenthalten. William. In-Group, Out-Group. William. Ja, Ja, das waren die William-Affen. Ja. Geht in den William. Lasst euch nicht William. Genau. Besucht eure Outgroup mal wieder. Ja. Fördert, was dem William dient und zerschmettert, was ihm schadet. Also ich habe jetzt gelernt, dass ich nicht nur eine Main-Chick haben sollte, nicht nur eine Side-Chick haben sollte, sondern noch so eine In-Chick und eine Out-Chick. Ja. So, ja. Hast du überhaupt mal gelernt? Also hast du überhaupt gelernt? Für das Recht, der hat immer Recht. Ich hab gegen Lüge allein gedient. Und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Weil irgendwie übergriffig. Wer die Menschheit verteidigt. Hat immer recht. Da, da, da, da, zerschmettert den kulturmarxistischen industriellen Komplex. Kakerlaken. Ja. Bis Sonntag, Leute. Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag. Hey. Hey. Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag. Hey. Was? Metamimetischer Diskurs. Hey. Ho. Metamimetischer Diskurs und psychologische Kriegsführung für die Normalitären, um die Systemiten zu beseitigen. Jetzt kommt alles auf den Tisch. Wir sind die Guten. Ja. Genau, wir sind die Guten. Besser, wenn man es merkt, irgendwie, finde ich auch. Ja, geht mal auf Instagram Influencen, ihr. Ja, ich denke auch, wir sollten uns alle Instagram-Accounts zulegen und mehr Kartoffeln halt. Genau, mehr Bilder mit Resting Bitch Face aus Twitter. Ich habe heute wirklich von diesem Vortrag gelernt, ja, Social Media ist für Leute da, damit die sich miteinander vernetzen, cool. Wow. Wow, aber die Rechten, das ist mehr als ich gelernt. Rechten machen das auch. Damit ist es böse. Und Heidegger war ein ganz schlimmer Antisemit. Ja. Wir brauchen einen Gemeinwohl-Account, der uns darüber aufklärt. Regelmäßig. Heidegger Watch vielleicht, damit alles, was der sagt, sofort, dann, wenn der wieder irgendwie sich meldet, dass man dann gleich drunter schreibt, hier, der Tweet ist von einem Antisemiten. Kauft nichts vom Sellner, der ist ein Sellout. Deutsche kauft beim Söllner nicht. hört Söllner statt Söllner. Aber das wäre dann für die Insider. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Wir sind doch nicht mehr auf Sendung. Das habe ich irgendwann schon mal gehört. Doch, wir sind noch da. Wir sind noch Evolution spricht in Note, glaube ich. Grabschi. Humor nicht lächerlich machen, auch wenn er lächerlich ist. Also, das ist ein sehr langes Outro heute. Also, ja, passt auf. Ich schalte jetzt aus in 3, 2, 1. Tschüss!